Adelheid! Adelheid! Ja? Du musst schon gleich aufmachen. Ich komm ja schon, Mama. Leontine, was machst du denn hier? Na, Mama. Wie bist denn reingekommen, hä? Über den Ziegenstall lag doch der Schlüssel. Und was willst denn du zu Hause, Mädel? Ich soll wohl mein Jahr nicht mehr bei euch kommen. Nun sei bloß so gut und hab dich ein bisschen, ja? Das hab ich gern. Du bist wohl noch ja nicht, wie spät das ist, was? Mach bloß, dass du fortkommst zu deiner Herrschaft. Nur wenn ich da mal auf, wäre ein bisschen zu spät kommen. Du nimm dich in Obacht, hast du verstanden? Und sieh, dass du fortkommst, sonst hast du verspielt. Ich geh nicht mehr bei die Leute, Mama. Was, du gehst? Du, das ist ja was ganz Neues. Na, brauch ich mir immer lassen schinden? Los, fass mal den Rehbock mit an. Ich will ihn an den Haken hängen. So, schinden tun sie hier also bei Krieges. Nee, so ein armes Kind aber auch. Du, mit sowas komm mir ja nicht aufgezogen. Ein Frauenzimmer wie ein Dragoner. Na, du fass doch da unten an. Ja. Du kannst dich wohl gar nicht Telsch anstellen. Bei mir hast du damit kein Glicke nicht. Und Faulenzen lernst du bei mir erst recht nicht. Du, ich sage dir zum letzten Mal. Ich gehe nicht mehr bei den Leuten hin. Ich gehe lieber ins Wasser, Mama. Na, dass du auch ja kein Schnuppen kriegst. Ich spring ins Wasser. Na, dann rufen wir, okay, stimmt. Ich werde einen Schubs geben, dass du auch ja nicht und fliegst daneben. Na, da braucht man das wohl hier fallen zu lassen, dass ich abends muss Holz drinräumen, 2 Meter. Nee, das ist ja wohl nicht möglich. Holz sollst du drin schleppen? Och nee, bei der Leiter aber auch. Und 20 Taler aufs ganze Jahr. Dann soll ich mir auch noch den Boden verfrieren? Nur renn mir bloß nicht mit dem Kopf durch die Wand. Du wirst bei den Leuten nicht ewig bleiben, bist nicht vermit für ewige Zeiten. Na, meinetwegen zieh zum 1. April. Aber so lang bleibst du an Ort und Stelle. Das Weihnachtsgeschenk in der Tasche, was? Und du möchtest fortlaufen. Das ist keine Mode. Ich gehe bei den Leuten aus und ein, das werkt doch nicht auf mir sitzen lassen. Das bisschen Gelumpe, das ich da anhabe. Ach, das bare Geld vergisst du wohl, Jans? Jawohl doch, Janze Merker Sechse. Geld ist Geld, lass man gut sein. Na, wenn ich aber kann mehr verdienen? Mit Maul. Nee, mit der Nähmaschine. Ich gehe nach Berlin und nähe Mäntel. Stech auf uns Emilie jetzt auch seit dem Neujahr. Komm du mir bloß mit die Schlumpe gezogen. Die soll mir auch unter den Finger laufen, dem wahlgewilligten Kaltlicht aufstecken. Na, das wäre so ein Avasement für dich, wat? Mit der Kerle der Nächte verschwiemeln. Och, Mädel, wenn ich bloß daran denke, ich hau dich, dass du schon ja nicht mehr aufstehst. Du, jetzt kommt Papa. Nun nimm dich in Obacht. Wenn Papa mal verpaukt, dann lauf ich fort. Dann werd ich schon sehen, wo ich bleiben, du. Also nur maul nicht. Je futter der Ziegen. Die sind doch noch nicht im Molken heute Abend. Und gib den Karnickel noch eine Handvoll Heu. Na, ich geh schon. Na, Papa. Ja. Hast du Schiffer Emil getroffen? Emil. Da kannst du nicht reden? Ja oder nein? Hör mal zu doch, schrei du mal noch mehr. Ach, bist mir schon ein couragierter Kerl. Dabei vergisst du die Tiere zuzumachen. Oh, die Tiere. Was ist denn wieder mit Leontine? Wieso ist denn die hier? Ach ja, nicht. Was hat denn der Emil gelad? All wieder klinken. Was soll er gelad haben? Was ist das nun wieder mit dem Mädel? Der halbe Zill oder der ganze? Was mit dem Weinstück oder was da los ist? Was der Emil gelad hat, will ich wissen. Ein halben oder ein ganzen kam. Immer zu doch. Der ganze Zille. Ist allen ein jungen Förster in Rixdorf. Krieg unters Bette, Julian, krieg unters Bette. Gott, wenn du bloß nicht so schrecklich dumm wärst. Gleich wirst du wie so ein richtiger Bremmer. Von so ne Sachen verstehst du doch nicht. Lass du mich mal für die Mädchen sorgen. Das schlägt nicht in deine Konferenz. In meine Konferenz hierher, Dad. Bei Jungs wäre das ganz was anderes, da würde ich dir auch ja nicht reinreden. Aber jeder hat seine Konferenz. Denn sollte man mir nicht gerade im Weg laufen. Ach, da willst du wohl Alarm schlagen, Julian. Lass dir das ja nicht einfallen. Denk bloß nicht, dass ich sowas zugebe. Wer sie mal lassen zu Schanden schlagen. Das Mädel, das kann auch mal unser Glicke sein. Auch wenn du bloß für sowas da Verstand hättest. Denn soll man sehen, wo sie bleiben, du. Da ist keine Angst drum, Julian. Kann möglich sein, du erlebst noch was. Glaube ich. Ja, die wohnt noch mal in der Belle Etage. Und wir sind froh, wenn sie uns bloß kennt. Was hat denn der Tetzrat zu mir gesagt? Ihre Tochter, das ist ein so schönes Mädchen. Die kann beis Theater Furore machen. Denn sollte man machen, dass sie hinkommt. Doch, du hast ja keine Bildung, Julian. Von Bildung hast du doch keine Spur. Wenn ich nicht gewesen wäre, Julian, was wäre auch aus den Mädels geworden? Ich hab sie gebildet erzogen, verstehst du? Und Bildung, das ist heutzutage die Hauptsache. Aber das geht nicht so auf einen Hieb. Immer schön eins nach dem anderen. So P.A.P. Nun magst du mal erst den Dienst kennenlernen. Denn jetzt meins wegen Rinn nach Berlin. Doch die ist doch heute noch viel zu jung fürs Theater. Mama! Mama! Mach doch mal bloß auf! Na komm ja schon. Na, was machst du mir denn nicht auf, Mama? Oh, ich hab mir ja schon die Hände und Füße verfroren. Na, red nicht so lange Blech zusammen. Mach Feuer in den Ofen, da wird das schon warm werden. Wo steckst du denn überhaupt so lange? Ich hab doch die Stiebeln geholt, vor Vatern. Ach, da bist du wieder 2 Stunden geblieben. Na, wenn ich um 7 erst bin gegangen. Um 7 bist du gegangen? Du, jetzt ist es 10:30. Das weißt du wohl noch ja nicht. Oh. Da bist du bloß 4,5 Stunden gewesen. Ach, das ist wohl nicht viel. Du, hör mal, drauf hat ich der Sarah. Bleibst du mal noch mal so lange fort? Und ja, bei der lausigen Findet-Schuster. Na, da pass mal auf, was dir passiert. Ich soll wohl mal bloß immer zu Hause bist. Jetzt bist du stille, ritz kein Ton. Leontine, komm rein. Na, was macht denn die hier? Das hört dich ja auch nicht an. Was ist, Mama? Wasch mit Adelheid schnell das Fleisch hier ab. Und du, Julian? Ja? Das hast du wohl wieder vergessen, was? Ich hab das doch heute Morgen gesagt. Das Brett, was da losgerissen ist. Was für ein Brett? Ach, das weißt du nicht, was? Hinten am Ziegenstall, der Wind hat das losgemacht gestern Nacht. Nun sieh, dass du rauskommst, zunageln, verstehst du? Die Moinfrie ist Alonon doch. Nee, mit sowas wollen wir bei mir erst ja nicht anfangen. Hier hast du den Hammer, da hast du den Nägel. Nun sieh zu, dass du fortkommst. Ja, du bist ja mal dusselig. Wenn Volko kommt, was soll er denn geben? Na, merke, 2 wird auch ganz gewiss. Merker 12. Mach doch schon. Na ja, lass mich drin. Nun mach doch, dass Papa sein Essen kriegt. Na ja. Was ist denn das für ein Tier, Mama? Ein Klapperstorch. Klapperstorch. Hat der auch Hörner? Ah, das weiß ich schon. Rehbock ist der. Na, wenn das weißt, was fragst du denn? Hat den Papa geschossen, Mama. Nun renn auch und schreie durch ganze Dorf, ja? Papa hat einen Rehbock geschossen. Oh, ich will mal schön hüten. Dann kommt der Blanke. Vor Gendarm Schulzen fürchtigt man nicht. Der hat mir schon mal ein Kinn gefasst. Ja? Mhm. Der kann dreiste kommen, wir tun nicht Beses. Wenn ein Reh einen Schuss hat und es ist am Verenden und es findet kein Mensch, da fressen es der Raben. Ob wir es nur fressen oder der Raben, gefressen wird es doch. Na, den wasch mal. Lass mich doch, dumme Pute. Leontine. Ja? Sag mal, Holz hast du sollen rinräumen? Ja, bei die Kälte. 2 Meter Knüppel. Und wenn man kaputt ist wie so ein Hund. Um 9:30 des Abends spät. Ach, nun liegt das schöne Holz wohl noch auf der Straße, ja, wa? Von Jachtentor liegt das. Ich weiß weiter nicht. Wenn das nur aber gestohlen wird, das Holz. Was ist denn morgen früh? Na, ich geh nicht mehr hin. Sein grüne Knippel oder trockene? Oh, das sind so schöne, trockene Knippel. Oh, Mama, ich bin so schrecklich müde. Oh, ich hab mir so musst abmachen. Na also, schön meinswegen, bleib heute Nacht bei uns. Ich hab mir's ein bisschen anders überlegt. Morgen früh werden wir weitersehen. Nein. Ich bin ganz abgekommen, Mama. Das hängt bloß noch alles so an. Also nun mach je schlafen, ruf in der Kammer, dass Papa nicht noch Krach macht. Von so ne Sachen versteht er zu wenig. Papa spricht immer so ungebildet. Er hat eben keine Bildung gelernt. Das wäre mit euch auch nicht anders, wenn ich euch nicht hätte ihr Bild erzogen. Na nun komm, Leontine, leg das Fleisch in den Kessel. Ach ja. So, und dann je schlafen. Mama, der Motes ist fort von Krier. Der hat wohl keine Miete bezahlt, was? Mit Hängen und Wirren, sagt der Krier. Ja, ja. Er hat ihn aber doch rausgeschmissen, ja. Es wäre so ein verlorener Vinja-Kerl und immer so hochmütig zu Herrn Krier. Also wenn ich Herr Krier gewesen wäre, den hätte ich ja nicht so lange behalten. Weil Herr Krier doch Tischler gewesen ist. Dann ist Mottesmann immer so verächtlich. Mit Herrn Dr. Fleischer hat er sich auch gezankt. Ach Jott, wer sich mit dem zankt, den möchte ich wissen. Die Leute tun doch keiner Fliege was. Ja, er darf bei Fleischern gar nicht mehr hinkommen. Ja, wenn du könntest mal bei die Leute ankommen. Ja, da sind die Märchens wie Kinder im Haus. Und was der Bruder ist in Berlin, der ist doch Kassierer beis Theater. Wer ist denn das? Na, wollen wir wohl gefälligst drin lassen. Ach, Wulko. Na, freilich, warum nicht? Immer rein in die Bude. Ich wünsche einen guten Abend. Du kommst da doch wieder angezogen, der Wolf ein bisschen über die Ohr hauen, wa? Nee, also das versuche ich schon gar nicht mehr. Na, anders wird's ja doch wieder nicht werden. Ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Noch was? Na also, hier hängt er. Kapitalstücke vom Bock, wa? Das Julius, man, auch hier höre ich aufpasst. Sie sind jetzt all bis hinterher. Was soll das lange gequasselt? Was wollen Sie geben? Das ist die Hauptsache. Ja, was ich Ihnen sage, ich komme von Jönau. Da habe ich das ganz bestimmt gehört. Sie haben Fritze Wehmann geschossen. Sie haben ihm die Hose voll Schrot gesenkt. Was wollen Sie geben? Das ist die Hauptsache. Ja, so, ich hätte man schon 4 Bäcke zu liegen. Deswegen geht eure Zille nicht unter. Nee. Das soll sie auch nicht. Das wäre so ein Festen. Aber was denn, wenn ich nur liegen bleibe? Ja, ich muss mit die Dinger doch rein nach Berlin. Das arbeitet heute als schlecht genug auf der Spree. Und wenn es die Nacht so weiterbackt, dann gibt es morgen schon ja kein Fortkommen. Dann sitze ich im Eise mit meinem Garn. Dann hebe ich die Dinger auf den Hals. Na schön. Mädel, spring mal runter zu Schulzen. Sag einen schönen Gruß, er soll mal raufkommen, die Mutter hat was zu verkaufen. Ja, was denn, hab ich gesagt, ich will es nicht kaufen. Mir ist das egal, wer es kauft. Ich will es ja kaufen. Wer nicht will, der lässt es bleiben. Ich kauf das Stück. Was soll es denn bringen? Der Dreh hier, ja. Der hat seine 30 Pfund. Aber Jud und Jane kann ich Ihnen sagen. Na. Ach, Adelheid, du warst doch dabei, nicht? Wir konnten es doch kaum auf den Nagel heben. Ja, ich hab mal richtig was ausgerenkt. Mit Merkur 13 ist es bezahlt. Da verdiene ich auch nicht 10 Pfennige mal. Ich wünsche noch eine glückliche Reise. Also mehr wie 13 kann ich nicht geben. Ach, lassen Sie doch. Ich kann nicht mehr geben, was ich Ihnen sage. Das ist ja bloß, dass ich die Kundschaft behalte. Jetzt soll mich strafen, so wahr ich hier stehe, bei der ganzen Geschäft, verdiene ich nicht so viele. Ja, und wenn ich auch sagen wollte, 14, dann setze ich zu, dann habe ich Verlust von jedem Mark. Naja, also, das soll mir nur ganz egal sein, dass ihr all guten Willen seht, Frau Merker 14. Lass gut sein. Der Dreh, das werden wir los, da warten wir noch nicht bis morgen früh. Ja, wenn man keiner hängen sieht, das ist nicht mit dir abzumachen. Der Dreh hier, das haben wir verendet gefunden. Ja, ja, eine Schlinge, das will ich glauben. Kommt mir bloß nicht auf die Art, da habt ihr kein Glicke. Da soll ich euch wohl alles in den Rachen schmeißen. Nee. Man schindt sich, bis man keinen Oden mehr hat. Stundenlang muss man baden in Schnee. Geschweige, was man dabei riskiert, in Stockbrandfinstern. Das ist kein Spaß. Ich hab man schon Sticker 4 zu liehen. Sonst wollte ich ja sagen, 15. Nee, Wulko, heute ist kein Geschäfte mit uns. Geh auch ruhig hinaus weiter. Wir haben uns geschenkt über den See. Ein Haar und wir saßen fest in Eise. Wir konnten nicht vorwärts und nicht rückwärts. So was kann man doch zuletzt nicht verschenken. Ja, hab ich nur groß was davon. Das Schiffwerken ist ein gezwungenes Werk. Und Paschen, das ist ein schlechtes Geschäft. Wenn ihr all rinfällt, dann flieg ich schon längst drin. Bei Jahre 40 plag ich mir nur. Was hab ich heute? 30 hab ich. Wenn ich jetzt morgens früh aufstehe, dann muss ich schreien wie ein junger Hund. Ich will mir schon viele Jahre einen Pelz kaufen. Das haben mir alle Doktors geraten, weil das ich so leidenschaftlich bin. Ich hätte mir noch keinen können kaufen, Wolf. Bis heute noch nicht so wahr, wie ich hier stehe. Hast du von Leontine gehört, Mama? Naja, also, ich will mal sagen, 16 Mal. Nee, ist nicht 18. Was sagst du? Na, Frau Krüger hat doch einen Pelz gekauft. Der hat bei 500 Mark gekostet. Ein Biberpelz. Ein Biberpelz? Mhm. Wer hat den gekauft? Ja, Frau Krüger doch. Für Herrn Krüger zu Weihnachten. Das Mädchen ist wohl bei Krüger im Dienst? Na, ich nicht. Meine Schwester. Ich gehe überhaupt nicht bei Leute in Dienst. Ja, wenn ich nur so was mal haben könnte. Um so was erwerbe ich mir schon lange. Da gebe ich schon 60 Taler für. Der Doktor und Apotheker, ja, das gebe ich doch lieber für Pelzwerk aus. Da hab ich auch noch Vergnügen, all. Da braucht ja bloß mal hingehen, Vulko, zu kriegen, Riebe. Vielleicht schenkt dann weg. Nee, gut will ich nicht. Aber wie gesagt, für sowas verinteressiere ich mich sehr. Ja, ja, so ein Pelz möchte ich auch mal haben. Wir sind nur 16. Nicht unter 18. Nicht unter 18, hat Julian gesagt. Mit 16 darf ich dem doch ja nicht erst kommen. Wenn der sich sowas in den Kopf gesetzt hat. Ach, da kommt er ja gerade. Julius! Du hast doch gesagt 18, Marek. Was habe ich gesagt? Ach, du hörst wohl wieder mal nicht gut. Du hast doch gesagt, nicht unter 18. Um wen hier soll ich den Bock doch nicht hergeben? Ich hab gesagt, das Stecke will, ja, das ist ja auch nicht zur Fülle. Na, also, das nur mal ein Ende ist 17 Marcht. Ne? Stimmt das noch? Ach, ja. Ihr seid schon mal ein beschissener Kerl. Ich hab's ja gesagt, wie er Rind gab zur Tiere. Der braucht bloß über der Schwelle treten, da hat man auch schon sein Ding über das Ohr. Ja, also nur helft mal gleich hier in Sacken boxieren, ja? So. Und wenn sie alle mal was zu hören kriegen von sowas, die kmähen all beispielsweise so ein Pelz zum Beispiel, so Sticker 60, 70 Taler, die bin ich im Stand und lege sie an. Ihr seid wohl nicht recht, wa? Wie sollen wir denn zu so einem Pelz kommen? Na? Psst. Frau Wolfen, sind Sie noch wach? Fix, wegstecken. Und stille sind. Frau Wolfen, schlafen Sie schon? Ich mach die Lampe aus. Frau Wolfen, sind Sie noch wach? Stille. Morgen, leuchtet mir so. Das ist ja bloß der Morgenrot, Mama. Das war ja bloß der Amtsdiener Mitteldorf. Mach die Lampe wieder an, Adelheid. Ja, was da will ja. Habt ja schöne Bekanntschaft. So, du seht aber, dass er fortkommt, Vulko. Mama, der Mino hat angerufen. Nun mach, Vulko, federt hinten raus durch den Gemiesegarten. Julian wird aufmachen. Geh, Julian, mach auf. Ja, und wie gesagt, wenn mal so was wäre mit einem Biberpelz da. Du, freilich, mach, dass er fortkommt. Wenn die Spree all nicht zu wird, dann bin ich in Stücker 3-4 Tage all wieder retour von Berlin. Da liege ich mit meinem Kahn wieder unten. An die große Brücke? Wo ich immer liege. Na, Julius, komm. Nur wanke man immer vorauf. Mama, der Mino hat wieder gebellt. Lass ihn doch bellen. All über. Nanu, wer will denn so spät noch über das Wasser? Ich glaube, Mama, das ist der dämliche Motes. Was? Wer ist das Mädel? Ich glaube, die Stimme war Motes in seine. Na los, runter, lauf, Papa soll aufkommen. Der dämliche Motes kann drüben bleiben, da braucht man nicht erst am Hause rumschnüffeln. Ich mach mal schnell ein bisschen sauber, von wegen der Dreh. Ja, ich glaub, dass der jetzt auch kommt, das ist zu blöd. Mama, ich bin schon zu spät gekommen. Ich höre sie schon reden. Wer ist es denn nun? Ja, ich sag's ja, Mutter. Ach du lieber Jock. Nase blau hier vorn, Mutter Wolfen. Abends. Warum gehen sie spazieren in der Nacht? Sie haben ja am Tage Zeit genug. Schön warm ist hier. Wer hat denn Zeit am Tage? Na, Sie. Ich lebe wohl von meiner Renten, was? Das weiß ich ja nicht, von was Sie leben. Nee, seien Sie mal bloß nicht so gelupft, Mutter Wolfen. Wir wollten mal nach unserer Rechnung fragen. Ja. Da haben Sie schon mehr wie einmal gefragt. Da fragen wir noch mal. Was ist denn dabei? Wir müssen doch endlich mal bezahlen. Ach, bezahlen wollen Sie? Gewiss doch, natürlich. Die Mutter Wolfen tut ganz erstaunt. Sie dachten wohl, Wir würden ihn durchbrennen, was? Oh, so weit will ich doch nicht denken. So. Na schön, wenn Sie wollen, so gut sind, dann machen wir es gleich. Das sind genau 11,30 Mark. Kleine Jammutterwolfen, wir kriegen Geld. Die Leute werden hier Augen machen. Ja. Das riecht ja so nach Hasenbraten. Dachhase vielleicht, das ist möglich. Mutterwolfen. Wir haben was gefunden. Ich habe nichts verloren. Da, sehen Sie mal. Das sind wohl Schlingen. Mhm. Die haben wir ganz in der Nähe gefunden. Kaum 20 Schritte von Ihrem Garten. Ja. Kinder, Kinder, was hier bloß hier Wilddieb wird. Ja, wenn Sie bloß aufpassen, Mutterwolfen. Da können Sie den Wilddieb richtig mal fassen. Oh, so eine Sachen gehen mich nicht an. Wenn ich bloß so einen Halunken mal treffe, dem gebe ich zuerst ein paar hinter der Ohren. Und dann bringe ich ihn unbarmherzig zur Anzeige. Ja. Aber, haben Sie ein paar frische Eier? Jetzt, mitten im Winter? Die sind knapp. Schön kalt ist der draußen. Ah, Herr Wolf. Ja? Förster Seidel hat wieder ein Wilddieb gefasst, wird morgen nach Moabit gebracht. Ah, das schneit der Kerl, das muss man sagen. Wenn ich bloß nicht das Malheur mit meinem Auge gehabt hätte, da könnte ich heute Oberförster sein. Da würde ich die Hunde ganz anders zwiebeln. Das hat manch einer schon biesen müssen. Ja, wer sich fürchtet, aber ich fürchte mich nicht. Ich habe auch schon so ein paar denunziert. Und mit ein paar anderen, da warte ich bloß noch. Die laufen mir auch noch in die Hände. Die Schlingenleger sollen nur nicht denken, dass ich sie nicht kenne. Ich kenne sie ganz genau. Haben Sie vielleicht gebacken, Frau Wolfen? Uns ist das Bäckerbrot so zuwider. Ich denke, Sie wollten da Rechnung bezahlen. Ich sag Ihnen ja, Sonnabend, Mutter Wolfen. Mein Mann ist doch Redakteur geworden von den Blättern für Yacht- und Forstwirtschaft. Naja, ich will schon, was das ist. Was ich Ihnen sage, Frau Wolfen, wir sind ja von Krüger schon weggezogen. Ja, weil sie mussten, sind sie weggezogen. Was? Wir mussten? Du meine, hör doch mal. Ja. Frau Wolfen sagt, wir mussten von Krüger fortziehen. Weshalb ich da fortgezogen bin, das werden Sie schon noch mal erfahren. Der Mann ist ein Wucherer und Halsabschneider. Das weiß ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Ich warte nur, bis ich Beweise habe. Der soll sich vor mir nur Jahr in Acht nehmen. Der und sein Busenfreund Dr. Fleischer, der ganz besonders. Wenn ich bloß wollte, ein Wort genügte, da säß der Mann in der Schloss und Riegel. Ich gehe schon vor, Ilse. Ich komm nach. Namen. Ach, hey, die Männer. Haben sich wohl wieder gezankt, oder? Mhm. Mit meinem Manne ist nicht zu spaßen. Wenn der sich was vornimmt, der lässt nicht locker. Steht sich auch sehr gut mit dem Herrn Amtsvorsteher. Na, wie ist es denn nun mit die Eier und mit dem Brot? Na schön. 5 habe ich gerade noch liegen. Und ein Stück Brot. Sind Sie nun zufrieden? Gewiss doch, freilich. Die Eier sind doch gut. So gut, wie mir einer hinter sie gelegt haben. Ein Mann wartet. Gute Nacht. Nächsten Sonnabend Geld! Na ja doch, ist ja schon gut. Ach, mach, dass er rauskommt. Bei allen Leuten nichts wie Schulden. Nur je schlafen, Kind. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Kind. Na, was ist? Gibst du Papa keinen guten Nachtkuss? Gute Nacht, Papa. Das muss man auch immer erst extra sagen. Musst du die auch die ganzen Eier geben? Ich soll mir den Kerl wohl zum Feinde machen. Mach du dir auch den zum Feinde, Julian. Ich sag dir, das ist ein gefährlicher Kerl. Der hat nichts zu tun, wie auf die Leute aufzupassen. Von so einer Sachen verstehst du doch viel zu wenig. Pass lieber auf deine Sachen auf. Die Schlingen, die legst du gleich hinten an Garten. Das waren doch deine. Ja, hör zu. Ja, dass der dämliche Motes auch gleich findet. Hier in der Nähe vom Hause, verstehst du. Da legst du mir keine Schlingen mehr. Womöglich hieß das dann noch, wir haben sie gelegt. Hör du bloß mit das hier Quassle auf. Julian, das Holz ist auch alle. Ich soll wohl noch hier ein bisschen Hinterwinkel. Am besten wär's, wir machen gleich. Oh, ich spiele die Knochen schon ja nicht mehr. Och, mach jeden, wer will, das ist mir egal. Ihr Männer habt immer ein großes Maul und wenn's dazukommt, dann könnt ihr nicht leisten. Ich arbeite euch dreimal in den Sack und wieder raus. Alle miteinander. Wenn du heute und du willst durchaus nicht raus, hilft alles nicht, Julian. Morgen musste. Na. Ich werde mal gut sein, Julian. Pass mal auf. Hier, siehste? Das habe ich dir mitgebracht. Schnaps. Du machst nicht gleich ein freundliches Gesicht, wa? Das ist... Bei die Kälte ist das all ganz gut. Na, siehst du wohl. Sorge ich nur etwa nicht für dich. Oh, ganz gut war das. Ah, das war ganz gut. Der Vulko, das ist ein rechter Halunke. Der tut doch immer so, als ob die ihn schlecht ginge. Der soll mal still sein, all der, mit seinem Handel. Du hast doch hierher mit dem Biberpelz. Ich hab nicht gehört, all. Das Mädel erzählte doch von der Frau Krien. Die hat doch einen Krien Pelz geschenkt. Die Leute haben's ja, das. Na ja, und da meinte doch Vulko, hast du denn das nicht gehört? Wenn er so einen Pelz mal kriegen könnte, da wollte er gleich 60 Dollar geben. Der soll sich halt selber die Finger verbrennen. Na nu komm, nu trink noch einen. Dann immer zu all Watte. Ach, du bist ein zu langsamer Mensch, Julian. Ich hab eine ganz andere Temperatur, wenn du bloß meine Temperatur hättest. Ja, komm bitte, doch was nützt denn das alles? Und mit dem bisschen Arbeiten, da kommen wir nicht weit. Ja, ich kann doch nicht stehlen, ich soll wohl alle reinfallen. Du bist dumm und musst dumm bleiben. Hier hat doch kein Mensch von Stehlen geredet. Wer nicht wagt, der gewinnt doch nicht. Und wenn du erst reich bist, Julian, und kannst in der Equipage sitzen, da fragt dich doch kein Mensch nicht, wo du der hast. Tja, wenn wir von armen Leuten nehmen. Aber wenn wir nur wirklich. Und wir gingen zu Kriegern und laden die 2 Meter Holz auf den Schlitten und stellten sie drüben bei uns in Schuppen. Ja, da sind die Leute doch noch längst nicht ärmer. Holz? Was soll denn nun wieder Sinn mit dem Holz? Och, du bekümmerst dich ja um Rene ja nicht. Deine Tochter, die kann sich zu Tode schinden. Holz hat sie sollen rinräumen, abends um 10. Deswegen ist sie doch weggelaufen. Aber sowas lässt du dir ja ruhig gefallen. Womöglich gibst du den Kindern noch Kalasch und jagst sie zu den Leuten zurück. Ja, weißt doch. Du, ich, das sollte mir einfallen. Bei sowas, da muss immer Strafe sein. Wer mich haut, spreche ich, den hau ich wieder. Nu, haben sie all das Mädchen gehaut? Wenn sie es fortgelaufen, Julian? Ach, nee, mit dir ist auch ja nicht anzufangen. Jetzt liegt das schöne Holz da draußen auf der Straße. Wenn ich nur sagte, wir wollen gehen, schindst du meine Kinder, nehm ich dir dein Holz. Da wirst du mein schönes Gesicht schneiden, ne? Das will ich mal ja nicht. Was ich mir vorkaufe, ich kann auch an mir wie Brot essen. Ich will mir das ausgebeten haben. Das sowas, das Schlagen nun nicht mehr vorkommt. Also nur red nicht erst lange, hol deine Strippe. Zeig lieber den Leuten, dass du Green hast. In einer Stunde ist alles gemacht, dann gehen wir schlafen und damit gut. Und morgen brauchst du nicht in den Wald, da haben wir Holz mehr, als wir brauchen. Na, wenn es rauskommt, mir ist es ja. Warum nicht ja? Fick bloß das Mädel nicht auf. Psst. Frau Wolfen, sie sind noch wach. Na freilich, Mitteldorf. Kommen Sie rein. Guten Abend. Ja. Guten Nacht, wollen Sie wohl sagen. Ich bin vorhin schon mal hier gewesen. Mir war so, ich sehe Licht. Und dann war plötzlich wieder gänzlich düster. Aber auch keiner weiter geantwortet. Und nun habe ich ganz deutlich gesehen, das Licht war an. Wo komme ich noch mal? Was bringen Sie mir denn nun, Mitteldorf? Ich hab was von der Frau Amtsvorsteher. Ja, ich soll wohl waschen was. Jawohl. Wenn denn? Moin früh. Was, das sagen Sie mir in der Nacht um 12? Na ja, moin ist doch Waschtag bei der Frau Amtsvorsteher. Ja, das muss man doch ein paar Tage vorher wissen. Ihr wisst doch. Und machen Sie mal keinen Lärm. Ich habe es mal wieder vergessen. Mir geht ja so viel in den Kopf rum, dass ich sowas zu leicht verschwitze. Na, ist gut, Mitteldorf. Das werden wir schon inrichten, was? Wir stehen ja auf guten Fuß miteinander. Ja. Ach, sie haben ja schon genug auf dem Puckel mit ihrer 11 Kinder zu Hause, was? Da brauchen Sie sich nicht noch schlechte machen lassen. Wenn Sie morgen nicht kommen, Mutter Wolfen, dann geht es mir madig schlecht, morgen früh. Na, ich will schon kommen, lassen Sie gut sein. Na, kommen Sie, trinken Sie mal einen. Man kann es hier brauchen, was? Ach, Jott, wir gehen heute noch auf der Reise. Nach Fetten Jensen rüber auf Treptow. Am Tage hat man ja doch keine Zeit. Das ist nun mal nicht anders bei uns. Ein Armes schint sich Tag und Nacht, ein reiches Licht dafür zu Bette. Ich bin gekündigt. Wissen Sie schon, Mutter Wilhelm, der Amtsvorsteher hat mal gekündigt. Ich bin nicht scharf genug auf die Leute. Ach, da soll wohl eins sein wie ein Kettenhund. Am liebsten gehe ich gar nicht mehr zu Hause. Denn wenn ich komme, dann gibt es nur Zank. Da weiß ich immer nicht zu retten Vorwürfe. Halten sich doch die Ohren zu. Geht man nun mal ein bisschen ins Wirtshaus, das eine Säue nicht endlich unterkriegen. Soll man auch nicht. Ja, ne, soll man. Sie werden sich doch von Weibe nicht fürchten, Mitteldorf. Wenn sie halt schimpft, dann schimpfen sie wieder. Wenn sie haut, dann hauen sie wieder. Ach, Julian, mach doch mal einen Schlitten zurechte. Ich kann den Schlitten allein nicht rauskriegen. Liegt ja drunter und drüber alles. Und ohne Licht geht nur schon ja nichts. Ach, du wärst dir nur eh mal schon kein Rat. Na, warte doch, ich werde dir helfen kommen. Da, die Laterne, Mitteldorf. Jawohl. So, jetzt können wir gehen. Ich werde helfen, den Schlitten rausziehen. Sie kennen uns ein bisschen leichten dabei, Mitteldorf. Jawohl. Morgen rot, leuchtet mir zum Frühen. Moin. Ja, sag mal, Diener, Herr Amtsvorsteher. Was vorgefallen, Hasenab? Habe zu merken, Herr Amtsvorsteher, da war zuerst... ja, der Gast wird Fiebig. Er bittet um die Erlaubnis, Herr Vorsteher, am nächsten Sonntag Tanzmusik abhalten zu dürfen. Fiebig? Ja. Ist das nicht, sagen Sie mal, Fiebig? Hat einer doch neulich einen Saal hier gegeben? Für die Freisinnigen, zu Befehl, Herr Baron. Derselbe Fiebig? Jawohl, Herr Baron. Ja, oh, ein bisschen kann da anleben. Gehorsamster Diener, Herr Baron. Hören Sie mal einfach alle mal. Im Dienst bin ich der Amtsvorsteher. Jawohl, zu Befehl, Herr Baron. Amtsvorsteher. Nun merken Sie sich das doch endlich mal. Dass ich Baron bin, ist Nebensache. Kommt hier wenigstens ja in Betracht. Nun bitte, Glasenab, möchte weiterhören. War denn der Schriftsteller Motes nicht da? Jawohl, Herr Amtsvorsteher. So, war also da. Hab ich noch außerordentlich neugierig. Er wollte hoffentlich wiederkommen. So, gegen 11:30 wollte er ja hier sein. Hat er ihm vielleicht was gesagt, Glasenab? Er kam in Sachen des Dr. Fleischer. Nur sagen Sie mal, Glasenab, ist Ihnen der Dr. Fleischer bekannt? Ich weiß nur, er wohnt in der Villa Krüger. Wie lange ist der Mann schon am Ort? Zu Michaeli bin ich gekommen. Ja, sie kam mit mir zugleich. Ich bin jetzt circa 4 Monate hier. Ich denke, der Mann muss 2 Jahre hier sein. Und Sie können ja wohl keine Auskunft geben, Mittellauf. Zu Dien, Michaeli vor 1 Jahr. Wie? Ist der Mann da hierher gezogen? Zu Dien, von Berlin, Herr Bamsvorsteher. Ist Ihnen der Mensch vielleicht näher bekannt? Ich weiß bloß, Ihr Bruder ist Theaterkassier. Ich habe ja nicht nach dem Bruder gefragt. Was treibt der Mann? Was tut er? Was ist er? Da kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Bloß, dass er krank ist, sagen die Leute. Er leidet ja wohl an der Zuckerkrankheit. An was der Mann leidet, ist mir egal. Da kann Sirup schwitzen, wenn es ihm Spaß macht. Was ist er? Er nennt sich Privatgelehrter. Privatgelehrter. Der Buchbinder Huck hat Bücher von ihm. Er lässt alle Wochen welche einbinden. Bücher? Ich möchte mal sehen, was der Mann so liest. Der Briefträger meint, er hält 20 Zeitungen. Auch demokratische sind drunter. Sie können mir Huck mal herbestellen. Gleich? Bei Helene, halt morgen, übermorgen. Mach mal so ein paar Bücher mitbringen. Mindelhoff! Jawohl. Ich habe den ganzen Tag zu schlafen. Jawohl. Oder hat der Mann vielleicht gute Zigarren? Ja, ich weiß ja mal, nicht. Lass mal. Ich sehe mir meine Leute schon an. Jawohl. Was hat mein Herr Vorgänger so einreißen lassen? Allmählich wird er schon anders werden. Für eine Polizeiperson ist es schmählich, sich von irgendwem regalieren zu lassen. Ihn selbstverständlich böhmische Berge. Jawohl. Hat Motes nicht etwas Bestimmtes gesagt? Bestimmtes hat er nicht gesagt. Er meinte, der Herr Vorsteher wüsste schon. Ja, das heißt, ich weiß noch ganz Allgemeines. Hat den Mann ja schon längst im Auge. Ich meine natürlich den Dr. Fleischer. Ja, ja. Herr Motes hat es mir nur bestätigt, dass ich den Patron ganz richtig erkannt habe. Jawohl, Herr Vorsteher. Haben Sie vielleicht mal was Leuten hören, dass Fleischer die Zunge nicht recht im Zaun hält? Nicht, dass ich gerade im Augenblick wüsste. Ah, man hat mir es nämlich hinterbracht. Er führe ungesetzliche Reden auf alle möglichen hohen Personen. Das wird sich ja übrigens alles zeigen. So, nun wollen wir an der Arbeit gehen. Herr Vorsteher. Hey, Herr Mindelhoff, haben Sie etwas? Ja, es soll heute Nacht ein Diebstahl verübt sein. Diebstahl wo? In der Villa Krü. Was denn nicht wohl? Knüppel heute. In der letztverjährigen Nacht oder wann? Vergangene. Von wem haben Sie es denn? Ich habe es. Also von wem denn? Ich habe es von Herrn Fleischer gehört. So. Mit dem Mann unterhalten Sie sich. Herr Krüger hat das aber auch selber erzählt. Krüger? Der Mann ist der reine Querulant. Der Mann schreibt mir wöchentlich 3 Briefe. Bald hat man ihn übers Ohr gehauen, bald hat man ihm seinen Zaun zerbrochen, bald hat man ihm seine Grenze verrückt. Nur Scherereien auf Scherereien. Ja, Samadina. Herrnsvorsteher. Da sind Sie ja. Jawohl. Freut mich, dass Sie kommen. Da können Sie mir vielleicht gleich mal sagen... Bei Krüger soll der gestohlen sein. Ja, ich wohne nicht mehr in der Villa Krüger. Und haben auch sonst nichts gehört, Herr Modis? Gehört, heik wohl, aber nichts hinaus. Als ich jetzt bei der Villa vorüberkam, da suchten sie beide die Spuren im Schnee. So. Dr. Fleischer ist ihm behilflich. Jawohl. Also wohl ziemlich dick befreundet. Ein Herz und eine Seele, Herrnsvorsteher. Ja, was nun den Fleischer anbelangt, das interessiert mich vor allen Dingen. Bitte setzen Sie sich doch. Danke sehr, Herrnsvorsteher. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Nein. Die Sache hat mich nicht schlafen lassen. Sie haben mir da einen Brief geschrieben, der mich außerordentlich aufgeregt hat. Oh, das ist freilich Sache der Veranlagung. Mein Vorgänger würde das nicht gestört haben. Ich, meines Teils, habe mich fest entschlossen, was man so sagt, durch und durch zu drücken. Verstehe. Meine Aufgabe hier ist... Mustern und säubern. Mustern und säubern. Ach, was hat sich im Schutze meines Herrn Vorgängers hier alles für Kehricht hier angesammelt? Dunkle Existenzen, ja, politisch verfemte, reichs- und königsfeindliche Elemente. Jawohl. Ja, die Leute sollen zu stehen bekommen. Also, Herr Motes, Sie sind Schriftsteller? Ja. Für Forst und... jagdliche Sachen, Herr Amtsvorsteher. Ja. Da schreiben Sie so für Forst- und Jagdzeitung. Ja, genau das. Apropos, und können Sie davon leben? Wenn man so eingeführt ist wie ich, Herr Baron, ich habe Gott sei Dank mein ganz schönes Auskommen hier. Sie sind ein gelernter Forstmann, wie? Ich war auf Akademie, Herr Vorsteher, in Eberswalde habe ich studiert. Kurz vorm Examen betraf mich das Unglück. Ah, ja, Sie tragen ja Binde. Ja, verlor ein Auge auf Jagd, Herr Baron. Ich bekam einen Schrotkorn ins rechte Auge. Von wem war leider nicht zu ermitteln. Leider, ja. Naja, musste ich denn die Karriere aufgeben? Also Pension bekommen Sie nicht? Nein, Pension bekomme ich nicht. Ich habe mich nun so ziemlich durchgefressen, nicht wahr? Mein Name ist doch nun schon ziemlich genannt. Ist Ihnen vielleicht mein Schwager bekannt? Herr Oberförster von Wachsmann, jawohl. Ja, ich korrespondiere viel mit ihm. Ja, und außerdem sind wir Vereinsgenossen. Verein zur Züchtung von Vorstehhunden. So. Ja. Sind Sie also mit ihm bekannt? Jawohl. Das ist mir sehr angenehm zu hören. Das erleichtert die Sache ja wesentlich und begründet das gegenseitige Vertrauen. Ja. Da hindert uns ja nun nichts mehr, Herr Motes. Nein, ja, nichts mehr. Sie schrieben mir also in Ihrem Brief, ja. Sie hätten Gelegenheit gehabt, den Dr. Fleischer zu beobachten. Ja. Erzählen Sie mal, was Sie wissen. Ja. Als ich, Als ich vor einem Jahre circa die Villa Krüger bezog, Herr Baron, da hatte ich natürlich keine Ahnung, mit wem ich da zusammengeraten würde. Sie kannten weder Krüger noch Fleischer. Weder Krüger noch Fleischer, nein. Wie das so ist in einem Haus, nicht wahr? Ja. Ich konnte mich natürlich nicht so recht zurückziehen, Sie verstehen. Was kamen denn da so für Leute ins Haus? Verstehe. Kreti und Pleti. Aha. Ja. Demokraten. Gab es regelmäßige Zusammenkünfte? Alldonnerstäglich, soviel ich weiß. Da wollen wir doch mal ein Augenmerk drauf haben. Und Sie verkehren jetzt nicht mehr mit den Leuten? Nein, nein, nein, es war mir zuletzt nicht mehr möglich, Herr Vorsteher. Es war Ihnen widerwärtig, was? Es war mir gänzlich zuwider. Das ganze ungesetzliche Wesen, das freche Gespött über hohe Personen, genau. Das konnten Sie alles zuletzt nicht mehr mit anhören. Jawohl, ich blieb, weil ich dachte, wer weiß, wozu es gut ist. Aber endlich haben Sie doch gekündigt. Ich bin gezogen, jawohl, Herr Baron. Und endlich haben Sie sich entschlossen... Jawohl, ich habe es für meine Pflicht gehalten. ...die Behörde davon zu unterrichten. Ja. Na, das finde ich sehr ehrenwert von Ihnen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Baron. Er hat also so ein Wort gesagt, wenn wir ihn ja später protokollieren lassen habt. Jawohl, Herr Furcht. Auf eine Persönlichkeit bezüglich, die uns allen ehrfurchtgebietend hochsteht. Gewiss. Genau das hat er gesagt, Herr Baron. Das würden Sie eventuell beeiden. Das würde ich eventuell beeiden. Sie würden es auch beeiden müssen. Jawohl. Das Beste wäre ja allerdings, wir könnten noch einen Zeugen bekommen. Ja, ich müsste mich umsehen, Herr Baron. Nur wirft der Mann so mit dem Geld herum, dass... Ach, warten Sie mal, da kommt schon der Krüger. Ich will doch den Mann lieber vorher abfertigen. Ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar, dass Sie mich so tatkräftig unterstützen. Man ist darauf geradezu angewiesen, wenn man heutzutage was ausrichten will. Ach, Gott. Und da, Herr Vorsteher. Was wünschen Sie denn? Bestohlen bin ich, Herr Amtsvorsteher. Bestohl. Jawohl, Bestohl. Bestohl. Ich bin bestohlen. Man hat mir 2 Meter Holz entwendet. Ist doch sonst in der letzten Zeit hier nicht das Geringste vorgekommen. Was? Nicht das Geringste? Ach du liebe Mutter, da stehe ich vielleicht zum Spaße hier. Wir brauchen deswegen nicht ausfällig zu werden. Wie heißen Sie übrigens? Wie ich heiße? Ja, wie Sie heißen. Ja, ist Ihnen mein Name noch nicht bekannt? Ich denke, wir hatten schon mal das Vergnügen. Doch, wüsste mich kaum zu erinnern. Es wäre schließlich hier auch ganz gleichgültig. Ich heiße Krüger. Rentier vielleicht? Jawohl, Rentier und Hausbesitzer. Bitte legitimieren Sie sich. Krüger heiße ich, sehe Krüger. Da wollen wir doch nicht erst Umstände machen. Ich wohne seit 30 Jahren hier. Mich kennt ja jedes Kind auf der Straße. Wie lange Sie hier sind, geht mich nicht an. Ihre Identität will ich hier nur verstecken. Ist Ihnen der Herr bekannt, Herr Modes? Ja. Also, ich verstehe. Bitte setzen Sie sich. Also, Glasen ab. Ja, zu dienen. Es ist der Herr Rentier Krüger von hier. Gut. Holz ist Ihnen also gestohlen. Jawohl, Holz. 2 Meter Kiefer und Knüppel. Haben Sie das Holz im Schuppen gehabt? Das ist wieder eine Sache für sich. Das ist eine ganz besondere Klage. Schon wieder eine. Was meinen Sie? Oh, nein, nichts. Reden Sie doch gefälligst weiter. Das Holz war also wohl nicht im Schuppen. Das Holz war im Garten. Das heißt vor dem Garten. In anderen Worten, es lag auf der Straße. Es lag vor dem Garten auf meinem Grundstück. Dass jeder ohne weiteres dazu konnte. Und das ist eben die Schuld des Dienstmädchens. Sie sollte das Holz am Abend noch hereinräumen. Da hat es verschmitzt. Nein, sie hat sich geweigert. Und als ich weiter darauf bestand, da ist sie mir schließlich davongelaufen. Dann werde ich aber dafür ihre Eltern verklagen. Ich beanspruche vollen Schadenersatz. Das halten Sie immerhin, wie Sie wollen, aber helfen wird es wohl nicht viel. Ist Ihnen nun irgendjemand verdächtig? Nee. Hier ist ja alles verstohlenes Back. Vermeiden Sie bitte das Verallgemeinern. Sie müssten mir doch etwas an die Hand geben. Ich werde doch nicht einen Menschen beschuldigen auf gutes Glück. Wer wohnt außer Ihnen in Ihrem Hause? Herr Dr. Fleischer. Dr. Fleischer? Ja. Dr. Fleischer. Der Mann ist was? Ist grundgelehrt. Ein grundgelehrter Mann. Jawohl. Sie sind beide sehr intim miteinander. Mit wem ich intim bin, das ist meine Sache. Das gehört auch gar nicht hierher, wie mich. Aber wie soll denn da schließlich etwas vermitteln? Du musst ja noch einen Fingerzeig geben. Ich muss. Du lieber Gott, nee. Ich muss, ja. Mir werden 2 Meter Holz gestohlen und ich komme den Diebstahl einfach anzeigen. Sie müssen doch eine Vermutung haben. Das Holz muss doch jemand gestohlen haben. Na? Ja, ich nicht. Ich nicht. Ich ganz gewiss nicht. Aber lieber Mann. Na, ich heiße Herr Krüger. Ja. Also, Gnasa, protokollieren Sie. Jawohl, Amtsvorsteher. Was ist denn nun mit dem Mädchen, Herr Krüger? Das Mädchen ist Ihnen fortgelaufen. Ja, ganz gewiss. Zu den Eltern zurück. Und die Eltern hier am Ort? Was für ein Wort? Ob die Eltern des Mädchens hier am Ort sind? Das ist die Tochter der Waschfrau Wolfen. Der Wolfen? Die heute bei uns wäscht lassen hat? Zu Befehlen, Herr Vorsteher. Äußerst merkwürdig. Diese fleißige, ehrenhafte Person? Verhält es sich so, die Tochter der Wolfen? Ja, es ist die Tochter der Waschfrau Wolf. Und ist das Mädchen zurückgekommen? Nee, bis heute noch nicht zurückgekommen. Na, wollen wir doch die Wolfen mal rufen. Hey, Mittelhof! Jawohl. Wir sind wohl sehr müde. Jawohl. Gehen Sie mal rüber in den Hof. Die Wolfen sollen gleich mal herkommen. Jawohl. Bitte setzen Sie sich. Jawohl. Herr Krüger! Ach, so. Ach, warte. Ja, ist ja so ein Leben hier. Bin doch neugierig, was da rauskommt, Mortis. Ja, ja. Da muss irgendwas nicht ganz stimmen. Ich halte nämlich sehr viel von der Wolfen. Ja. Das Weibsbild arbeitet wie vier Männer. Meine Frau sagt, wenn die Wolfen nicht kommt, so braucht sie statt ihrer zwei Frauen zum Waschen. Hat doch ja eine üble Ansichten. Nein. Ihre Töchter sollen ja zur Oper gehen. Ja, da mag ja wohl eine Schraube los sein. Ja, ist doch kein Charakterfehler. Was haben Sie denn da hängen, Herr Mortis? Drahtschlingen. Ja, ich bringe sie im Förster Seidel. Ach, zeigen Sie doch mal her, so ein Ding. Bitte sehr. Da muss ein Stück Wild nun so langsam erwürgen. So, hier bin ich. Ja. Was hat's denn? Was gibt's bitte, Wolf? Also, Frau Wolf, ist Ihnen der Herr bekannt? Welcher Herr denn? Der hier? Ja. Das ist doch Herr Krieger. Ja. Den weckt doch kennen, was? Guten Morgen, Herr Krieger. Ihre Tochter ist bei Herrn Krüger im Dienst. Wer, meine Tochter? Leontine, jawohl! Das heißt, die ist Ihnen ja fortgelaufen, oder? Ja, allerdings! Na, warten Sie mal. Was habt ihr denn eigentlich miteinander gehabt? Frau Wolf, hören Sie mal auf mich. Ihre Tochter muss gleich in den Dienst zurückgehen. Nee, die behalten wir jetzt zu Hause. Das geht nicht so einfach, wie Sie denken. Herr Krüger hat nötigenfalls das Recht, polizeiliche Hilfe anzurufen. Da müssen wir Ihre Tochter zurückbringen. Mein Mann hat sich das nur mal in den Kopf gesetzt. Der will sie durchaus nicht mehr fortlassen. Ach, und wenn sich mein Mann mal was in den Kopf setzt. Ihr Männer seid doch nun mal so schrecklich jähzornig. Also lassen Sie mal gut sein, Frau Wolf. Ihre Tochter ist seit wie lange zu Hause? Seit gestern Abend. Schön, seit gestern. Sie hat sollen Holz in den Schuppen räumen und hat sich geweigert. Ach, wer ist doch geweigert? Das Mädel weigert Ihnen doch keine Arbeit. Das hätte ich dem Mädel auch wohl sollen anstreichen. Sie haben gehört, Herr Krüger, was Frau Wolf gesagt hat? Was? Das Mädel ist immer willig gewesen. Wenn die mir hätte eh mal einen Handgriff geweigert. Sie hat sich geweigert, das Holz reinzuräumen. Nur ja, Holz reinschleppen. Der Nacht um 10:30. Du wirst doch von so einem Kind verlangt. Das Wesentliche ist nun, Frau Wolfen, das Holz ist draußen liegen geblieben und diese Nacht ist es gestohlen worden. Nun Sie werden das Holz ersetzen, Frau Wolf. Das wird sich ja finden, warten Sie doch. Sie werden es mir bei Heller und Pfennig ersetzen, Frau Wolf. Was denn noch? Das wäre ja eine neue Mode. Hab ich Ihnen vielleicht Ihr Holz gestohlen? Lass dich mal den Mann da erst beruhigen. Ach, wenn mir Herr Krieger erst so kommt mit Holzstehlen und so ne Sachen. Da hat er bei mir kein Glicke nicht. Ich bin zu den Leuten gewiss immer freundlich. Da kann sich kein Mensch drüber beklagen. Aber bitteschön, wenn's sein muss, da red ich auch mal frisch von der Leber weg. Ich tu meine Pflicht und damit ist gut. Da kann mir keiner im Dorf was nachsagen. Aber auf dem Kopf rumtrampeln lasse ich mir doch nicht. Eifern Sie sich nur nicht, Frau Wolf. Sie haben durchaus keinen Grund dazu. Bleiben Sie mal ruhig, ganz ruhig. Sie sind uns ja nicht mehr unbekannt. Dass Sie fleißig sind und ehrenhaft, das wird Ihnen wohl kein Mensch bestreiten. Was haben Sie also dagegen zu sagen? Die Frau kann gar nichts dagegen sagen. Also ihr Leute, jetzt schlägt's aber 13. Ist denn das Mädel nicht meine Tochter? Da soll ich nichts dazu zu sagen haben, was? Na, da suchen sich meine Dumme aus. Da kennen sie aber Mutter Wolfen schlecht. Lass meine Tochter doch nicht schinden. Wer hat ihre Tochter geschunden, frage ich? Ein halbes Gerippe ist ihnen, das Mädel. Ja, der sollte nicht die ganzen Nächte durchtanzen. Die schläft wie ein Stehen, den ganzen Tag. Ja, wo hatten Sie denn das Holz gekauft, Herr Krüger? Also dauert die Sache hier noch lange. Weshalb denn, Frau Wolfen? Na, wegen der Wäsche. Wenn ich hier meine Zeit verstehe, da kann ich heute nicht fertig werden. Das kommt doch hier ja nicht in Betracht, Frau Wolfen. Und Ihre Frau? Naja, nur... Was wird denn die sagen? Na, machen Sie das mal mit ihr aus, Herr Krüger. Es dauert ja nur noch eine Minute. Das sagen Sie uns mal gleich, Frau Wolfen. Sie sind ja im Dorf herum bekannt. Wem trauen Sie so einen Diebstahl zu? Wer könnte das Holz wohl gestohlen haben? Ja, da kann ich ja nichts sagen, Herr Vorsteher. Und haben Sie gar nichts Verdächtiges bemerkt? Ich war ja die Nacht ja nicht erst zu Hause. Ich musste nach Treptow Jense einkaufen. Und welche Zeit war das? Ja, das war gleich nach 10. Na, Mitteldorf war doch dabei, wie wir loszogen. Und Holzfuhr ist Ihnen da nicht begegnet? Nee, wisst ich nicht. Wie ist Mitteldorf? Haben Sie nichts bemerkt? Mir ist nichts Verdächtiges aufgestoßen. Ja, selbstverständlich, das wusste ich vorher. Jawohl. Ich habe nicht länger Zeit, Herr Amtsvorsteher. Was heißt das? Sie haben nicht Zeit. Kommen Sie zu mir oder ich zu Ihnen. Nehme ich Ihre Zeit in Anspruch oder Sie die meine? Das ist Ihr Amt. Dafür sind Sie da. Bin ich vielleicht der Schuhputzer, was? Habe ich vielleicht lieber den Löffel gestohlen, was? Ich verbitte mir diesen Unteroffizier. Doch, hört sich aber doch. Schreien Sie doch nicht so. Sie schreien, Herr. Sie sind ja halb taub, da muss ich schreien. Sie schreien immer, Sie schreien jeden an. Ich schreie niemanden an, schreien Sie still. Sie spielen sich hier auf, als wer weiß was. Sie schikanieren den ganzen Ort. Das kommt doch ganz anders, warten Sie nur. Ich werde Ihnen noch viel unbequemer. Das macht mir nicht den geringsten Eindruck. Sie ein Kernkron sind Sie, weiter nix. Was? Sie wollen sich aufspielen und weiter nix. Was? Als ob Sie der König selber wären. Hier bin ich auch König. Das lassen Sie mal gut sein, Herr. In meinen Augen sind Sie gar nichts. Sie sind ein ganz simpler Amtsvorsteher, sind Sie. Ja, aber das müssen Sie erst lernen, einer zu werden. Wenn Sie nicht augenblicklich schweigen. Dann lassen Sie mich wohl arretieren, ja. Das möchte ich Ihnen aber doch nicht raten. Das könnte Ihnen gefährlich werden. Gefährlich? Sie? Ja. Haben Sie gehört, Herr Modus? Haben Sie gehört? Und wenn Sie wühlen und intrigieren mit Ihrem ganzen lieblichen Anhang, Sie werden mich nicht von der Stelle fortbringen. Ach du lieber Gott, ich gegen Sie wühlen? Dazu ist mir Ihre Person viel zu gleichgültig. Wenn Sie sich nicht ändern, das glauben Sie mir, da richten Sie so viel Unheil an, dass Sie sich gänzlich unmöglich machen. Herr Motors, man muss das Alter berücksichtigen. Ich bitte mich zu Protokoll zu vernehmen. Erstatten Sie bitte schriftlich anzeigen, ich habe im Augenblick keine Zeit. Na, kommen die Leute mit solchen Lappalen. Frau Wolf, mach, dass sie zum Waschen kommen. Ja, sie. Ich sage Ihnen, mein lieber Motors, so ein Posten wird einem schwer gemacht. Wenn man nicht wüsste, für was man hier steht, dann könnte man manchmal die Büchse ins Korn werfen. So aber heißt es, tapfer aushalten. Was ist es denn schließlich, für was man kämpft? Die höchsten Güter der Nation. Stichst du halt bloß das Geld beiseite? Ach, hab dich nicht. 55, 56, 57, 58. Ob du wohl das Geld beiseite stichst? Du sollst mich in Ruhe lassen, Julian. Lass doch den dämlichen Mutes blasen, der ist im Wald und denkt da nichts. Bring du uns mal noch nach Plätzensee. Du sollst kein Blech reden. Das Mädel kommt. Hast du schön geschlafen? Mhm. Ihr seid wohl fort gewesen in der Nacht, hä? Das wirst du wohl geträumt haben. Nur mach, trag Holz rein. Feder bisschen. Ja. Komm mal her, Julian. Hm? Hör mal zu. Hier habe ich nur also 59 Taler. Hm. Doch das ist doch mit Vulko immer dasselbe. Um ihn wird man immer beschummelt. 60 hat er doch geben wollen. Mhm. Also die tue ich jetzt hier in den Beutel. Verstehst du? Du nimmst dir deine Hacke, machst dir dahinter ein Ziegenstall ein Loch, aber unter der Krippe, verstehst du, wo es trocken ist. Da tust du den Beutel rein und einen flachen Stehen, den deckst du mit Riebe. Nur halte dich nicht lang auf. Ich denke, du willst all Fischern was abzahlen. Ob du wohl tun kannst, was ich dir sage. Nun mehr nicht erst lange, hast du verstanden? Mach du mir nicht eklig, sonst kriegst du was drauf, wohl! Ich gebe nicht zu, dass das Geld in das Haus bleibt. Wo soll denn sonst hinkommen? Das nimmst du und bringst du bei Fischern hin. Du Hast ja gesagt, Alte, wir wollen was mit abzahlen. Du bist doch ein Hagelhorns, dummer Kerl. Wenn du mich nicht hättest, dann wärst du verloren. Schrei du mal noch mehr. Da muss man doch schreien, wenn du so dumm bist. Red nicht so dumm, dann brauch ich nicht schreien. Wenn wir das Geld jetzt zu Fischern bringen, dann pass mal auf, was da passiert. Ja, ich sag's ja, mit der ganzen Geschichte. Was hab ich davon, wenn ich sitzen muss? Also jetzt hast du Zeit, dass du stille bist. Ein bisschen mehr schriegen kannst du wohl nicht, was? Ich werde mir deswegen kein anderes Mal kaufen. Was du machst ihn, hallo? Ich weiß ja nicht wie, wegen so ein bisschen Geschichte da. Pass du bloß auf dich auf und nicht auf mich. Hast du denn den Schlüssel schon in das Spree geschmissen? Na, bin ich denn schon ans Wasser gekommen? Du, jetzt hat's aber Zeit, dass du Beine machst. Die sollen wohl einen Schlüssel bei dir finden, wa? Warte mal, Julian. Gib mir mal den Schlüssel. Was willst du denn mitmachen? Da geht dich nichts an, das ist meine Sache. Du geh in den Stall. Nachher kommst du, trinkst Kaffee. Das hätte ich man sollt hier gewusst haben muss. Oh, hier ist das Holz, Mama. Wo hast du das Holz hergenommen? Ja, halt von dem neuen Knüppelholz. Du sollst von dem neuen Holz nicht nehmen. Ja, das schadet doch nicht, wenn es wegkommt, Mama. Was willst du denn? Was fällt dir überhaupt ein? Wenn du doch erschrocken hinter der Ohren. Oh, ich weiß ja, was hier ist. Wie meinst du das, Mädel? Nein, ich meine das Holz. Quassel doch nicht. Das ist auf der Auktion gekauft. Ja, wenn man wahr wäre. Das ist ja stibitzt. Was ist das? Na, stibitzt. Na, das ist ja doch das Holz vom Krüger, Mama. Na, das hat mir ja Leontini gesagt. Da hast du die Antwort. Aua! Wir sind keine Diebe. Nur hier und mach Schularbeiten. Und mach sie sauber, das sag ich dir. Ich komm nachher und hör sie mal an. Ich denke, ich kann hier in Schlittschuh laufen. Und der Konfirmandenunterricht? Den hast du wohl ganz vergessen. Der ist ja doch erst Dienstag. Morgen ist er. Lern du mir ja deine Bibel spreche. Ich komm nachher und überher dich. Na, hast du doch richtig gemacht, Julian? Na, wenn der nicht gefällt, dann macht man alleine. Ja, weiß Gott, das ist auch immer das Beste. So. Nur trink Kaffee. Wenn man bloß Vulko hat fortgekonnt. Bei dem Tauwetter. Immer zu, das Tauwetter. Na, wenn es auch meinetwegen ein bisschen friert. Deswegen wird er nicht sitzen bleiben. Der ist jetzt schon längst ein Stück im Kanal. Wenn er mal nicht noch all an der Brücke liegt. Von mir aus kann der liegen, wo er will. Det Vulko nochmal hierher hereinschlittert, das kann sie mir dreistig loben, weiß ich ja. Das ist seine Sache und nicht unsere. Dann stecken wir mal all auch in der Patsche. Lass du sie mal finden, den Pelz bei Vulko. Was denn für ein Pelz? Na, kriegen sein Pelz. Hol du doch bloß den Blech zusammen, verstehst du? Verbrenne dein Maul nicht an fremde Sachen. Das betrifft mir auch. Doch ein Dreck betrifft dich, das geht dich ja nicht an. Das sind meine Sachen, nicht deine Sachen. Ach, du bist ja kein Mann, du bist ja ein olles Weib. Komm, hier hast du Geld. Mach, dass du fortkommst. Hier rieber zu Fiebchen, trink einen Schnaps. Meinswegen mach dein Lustchen Sonntag. Herein! Immer rein, wenn er rein will! Guten Morgen, Frau Wolfen. Guten Morgen, Herr Doktor. Besuchen Sie uns auch mal. Oh, und das Philippchen ist ja auch mitgekommen. Guten Morgen, Herr Wolf. Schönen guten Morgen, Herr Fleischer. Seien Sie willkommen, Herr Fleischer. Nehmen Sie Platz. Ach, das ist schön. Das rechne ich mir aber. Komm, Philippchen. Zieh dein Paletto aus. Nein, ich... Hier drin ist doch warm. Du wirst nicht frieren, was? Frau Wolfen, es zieht. Ich glaube, es zieht. Ach, wer wird denn gleich so wie ich im Backen sein? Bissel Zugschatter dem Bengel nicht. Nein, bewahre, was denken Sie denn? Im Augenblick hat der Junge was weg. Bewege dich, Philippchen, immer bewege dich. Lassen. Ja, Philippchen, siehst du, sonst wirst du krank. Du brauchst ja bloß langsam hin und her gehen. Ich will aber nicht. Aber Philippchen. Doch, lassen Sie doch. Wir wollen uns ja auch nicht lange aufhalten. Na, wenn wir so schönen Besuch kriegen, gleich in der Früh, das wird heute noch ein glücklicher Tag. Was, mein Junge? Du bringst mir Glück. Ich bin im Zoologischen Garten gewesen. Da habe ich Störche gesehen. Die haben sich mit goldenen Schnäbeln gebeißt. Gebissen, Philippchen. Nee, das ist ja wohl nicht möglich. Du liest mir was vor. Ach, Junge, ich fress dich auf. Ich fress dich, Rene, auf. Ach, Herr Fleischer, den Jungen, den behalte ich mir. Nein, ich weiß das nicht. Das ist mein Junge. Was? Du bist mein Junge. Was macht denn die Mutter? Hä? Sie ist gesund und lässt die schön grüßen. Und sie möchten doch morgen früh Wäsche waschen. Nun, sieh einer den Jungen an. Der kann schon solche Sachen ausrichten. Wollen Sie sich nicht ein bisschen setzen, Herr Dr. Fleischer? Nein, danke. Der Junge quält mich. Er will mal Kahn fahren. Geht's denn? Na, freilich. Die Spree ist ja frei. Das Mädel kann ihn ein Stickel rausrudern. Der Junge lässt nun mal nicht locker. Er hat sich das so in den Kopf gesetzt. Nee, Junge, ich muss dich immer bloß ansehen. Ich weiß nicht. Wenn ich so einen Jungen sehe, da ist mir es immer, dass ich gleich heilen müsste. Haben Sie nicht mal so einen Jungen gehabt? Mhm. Freilich. Aber was nutzt das denn alles? Man macht ihn ja doch nicht wieder lebendig. Ja, das... Ja, sehen Sie, das sind so Lebenssachen. Ja, man muss zu vorsichtig sein mit den Kindern. Ja, da kann man noch so vorsichtig sein. Was kommen soll, das kommt. Sagen Sie mal, Herr Fleischer, was haben Sie denn mit Herrn Motes gehabt? Ich? Nichts. Was soll ich denn mit ihm gehabt haben? Ich meinte ja bloß, ich will ihm mal einen guten Rat geben. Sie dürfen es aber nicht übel nehmen. Na, einen guten Rat nehme ich niemals übel. Erst mal schenken Sie nicht so viel weg. Wieso? Doch, da dankt Ihnen doch kein Mensch. Da haben Sie bloß Undank vor. Ich schenke ja gar nicht viel weg, Frau Wolf. Oh ja, ich will schon. Reden Sie es nicht, das macht bloß die Leute stutzig. Da hieß das gleich, das ist ein Demokrat. Seien Sie ja mit Reden vorsichtig. Frau Wolfen, wie soll ich denn das verstehen? Man kann sich ja denken, was man will. Aber im Aussprechen, da muss man vorsichtig sein. Da sitzt man im Loch, man weiß ja nicht wie. Dann machen Sie keinen Unsinn, Frau Wolf. Nee, ich sag das in allem Ernst. Nehmen Sie sich bloß vor dem Menschen in Acht. Vor welchem Menschen meinen Sie denn? Na, der, von dem wir vorhin geredet haben. Vom Motes etwa? Ich nenne keinen Namen. Sie müssen doch was mit dem Menschen gehabt haben. Ich verkehre ja gar nicht mehr mit ihm. Ja, sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Ja, das kann mir doch kein Mensch verdenken, Frau Wolfen. Ja, ich verdenke Ihnen ja auch nicht. Ist ja noch schöner, mit einem Schwindler, mit einem notorischen Schwindler zu verkehren. Ja, das ist auch ein Schwindler. Da haben Sie ganz recht. Ja, jetzt ist er zur Kuchendrei angezogen. Die arme Frau kann sehen, wo sie bleibt. Was die etwa hat, das wird sie schon loswerden. Mit so einem Kerl, einem förmlichen Zuchthäuser da. Ja, was? Der lässt so manchmal Reden fallen. So? Über mich? Mhm. Ja, da bin ich aber neugierig. Sie hätten, ich glaube, ich was Schlechtes gesprochen. Von einer hohen Person oder sowas. Ach, was genau ist, wissen Sie nicht? Ach, da steckt ja viel zu viel mit Wehrhahn zusammen. Aber wissen Sie was? Ich will Ihnen mal was sagen. Gehen Sie doch mal zur Mutter Dreier. Die alte Hexe riecht auch schon Lunte. Erst sind sie dir doch ums Maul gegangen. Jetzt fressen sie dir die Haare vom Koppe. Ach was, die ganze Sache ist Unsinn. Gehen Sie doch zu Dreiern, das kann doch nicht schaden. Die hat mir da eine Geschichte erzählt. Er hat sie zum Meineid verleiden wollen. Ach. Dann haben sie doch den ganzen Kerl in der Hand. Ja, ich kann ja mal hingehen. Meinetwegen, aber... Ja, aber schließlich ist mir die Sache egal. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn so ein Kerl, Der soll doch mal ankommen. Was sagen Sie übrigens zu der Geschichte? Zu welcher? Sie haben doch gar nichts gehört? Nee. Nee, was ich Ihnen sage. Nun mach doch, Julian, geh, dass du zeitig wieder zum Mittag da bist. Wir haben heute ein Kaninchen geschlachtet. Bist du noch nicht fertig, Julian? Na, lass mir doch bloß mal meine Mütze suchen. Ich kann das ja nicht mit ansehen, wenn eine so dämelt. So, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Bei mir muss alles vom Fleck gehen. Ja, also, Frau Wolfen, heute Nacht ist bei Krüger... Seien Sie stille! Lassen Sie mich mit dem Mann zufrieden. Auf den habe ich einen solchen Boast. Der Mann hat mich zu tief gekränkt. Wie wir beide miteinander gestanden haben. Jetzt macht er mich schlecht vor der Leute. Na, gehst du nur, der gehst du nicht, Julia. Ich geh ja schon. Reh ja mal nicht auf. Ich wünsch all schönen guten Morgen, Herr Fleischer. Guten Morgen, Herr Wolf. Ja, also, wie gesagt... Ja, wie ihm das Holz gestohlen wurde. Da hat er sich wohl mal mit Ihnen gezankt, nicht? Mhm. Auch von damals, das hat er längst bereut. Ich darf bereuen. Was ich Ihnen sage, Mutter Wolfen, und überhaupt nach der letzten Geschichte. Sie stehen bei dem Mann ganz groß angeschrieben. Das Beste wäre, Sie vertrügen sich wieder. Ach, wir hätten ja vernünftig miteinander reden können. Aber gleich mit der Polizei, nee. Die alten Leutchen sind wirklich schlimm dran. Das Holz vor 8 Tagen und heute der Pelz... Nur aber raus mit der großen Neuigkeit. Sie haben halt wieder mal eingebrochen. Was? Gestohlen? Ja. Machen Sie keinen Unsinn. Und zwar einen nagelneuen Pelz. Nee. Wissen Sie, nächstens ziehe ich hier fort. Das ist ja eine Bande da hier. Da ist man ja seines Lebens nicht sicher. So eine Menschen. Man soll das nicht loben. Dann können Sie sich denken, was für ein Hallo ist. Da kann man das den Leuten verdenken. Und wirklich, es war ein recht teures Stück, ich glaube. Nachts? Ist das so ähnlich wie Biber, Herr Fleischer? Das kann sogar Biber gewesen sein. Nee. Die Leutchen waren ganz stolz darauf. Das heißt, gelacht habe ich doch im Stillen. Wenn sowas entdeckt wird, das wirkt immer komisch. Sie sind aber wirklich unbarmherzig. Über sowas kann man doch nicht lachen, Herr Fleischer. Na, denken Sie, dass mir der Mann nicht leid tut? Was müssen denn bloß für Menschen sein? Das will mir ja nicht in den Kopf. So andere Leute um das Ihrige betrügen. Nee, lieber arbeiten, bis man hinfällt. Können Sie denn nicht mal ein bisschen rumhorchen? Ich glaube nämlich, der Pelz ist im Ort geblieben. Haben Sie denn auf niemand einen Verdacht? Da hat so eine Waschfrau bei Krüger gewaschen. Der Miller? Ja. Die hat doch so eine große Familie, nicht? Na ja, eine große Familie hat die Frau. Aber stehlen? Nee. Bisschen mausen, ja. Natürlich hat Krüger sie weggejagt. Das muss doch rauskommen, schwere Not. Das müsste doch mit dem Deubel zugehen. Ach Gott, wenn ich bloß der Amtsvorsteher wäre. Aber der Mann ist ihnen ja so dumm, der ist ihnen ja hornsdumm. Der mit seinem Monokel. Ich sehe durch mein Hühnerauge mehr als der durch sein Glasauge. Das kennen Sie mir ja, loben. Das glaube ich beinahe. Ich kann Ihnen sagen, wenn er drauf ankommt, dem stehle ich den Stuhl unterm Hintern weg. Ja, nun komm, Philipp, wir müssen jetzt gehen. Adieu, Mutter Wolfen. Adelheid, zieh dich an. Du sollst dein Fleisch an Stickel rudern. Ja, ich bin ja schon fertig. Komm her, Philippchen. Ich nehme dir auf den Arm. Nur ja, gut einpacken. Er ist zu anfällig. Und auf dem Wasser wird's windig sein. Na, ich will mal vorauf jeden Kahn fertig machen. Wie geht's denn jetzt mit Ihrer Gesundheit, Herr Fleischer? Viel besser. Seitdem ich hier draußen lebe. Mama! Mama! Herr Krüger kommt! Wer kommt? Herr Krüger! Das ist wohl nicht möglich. Er wollte den Morgen zu Ihnen kommen. Also adieu. Adieu. Komm, Mädel, komm. Hey, lass was Holz wegkriegen. Warum denn, Mama? Ach so, auf wegen der Herr Krüger, ha? Mit wegen denn sonst, du dumme Jans? Ihr hört sich das wohl, dass das bei uns so aussieht. Ist das eine Art am Sonntagmorgen? Was soll denn Herr Krieger von uns denken? Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Herr Krieger, ja. Gucken Sie sich nicht Guten um. Moin. Gucken Sie sich nicht um. Bei uns Guten sieht Moin. Es noch schrecklich aus. Guten Morgen. Ach, Frau Wolf, jetzt lassen Sie mal gut sein. Sie gehen die ganze Woche auswärts auf Arbeit. Da kann am Sonntag nicht alles gefegt sein. Sie sind eine ordentliche Frau. Sie sind eine ehrliche Frau. Frau Wolfen, na, und was zwischen uns ist vorgefallen, das wollen wir doch nun mal gänzlich vergessen, denke ich. Woll? Ja. Ich hab ja niemals nichts gegen Sie gehabt, Herr Krieger. Ja. Ich hab doch immer gern bei Ihnen gearbeitet. Ja. Aber weil Sie gleich so heftig geworden sind, Da geht eben auch mal der Bost mit einem durch. Das hat mir richtig leid genug getan. Ja, Sie kommen doch wieder und waschen bei uns, nicht? Und wo ist denn Ihre Tochter, der Leontine? Die ist mit Grünkohl beim Postvorsteher. Das Mädchen geben Sie doch wieder zu uns, ja? Statt 20 bekommt sie 30 Daler. Wir waren sonst immer zufrieden mit ihr. Na, vergeben und vergessen wir alles. Das hätte ja alles ja nicht sein brauchen. Nee. Das Mädel ist doch ein ganz dummes Kind. Wir Alten haben uns doch immer gut vertragen. Ja, ja, ja. Na, die Sache ist also abgemacht. Gott sei Dank. So. Na, da bin ich doch wenigstens soweit richtig beruhigt. Ja. Na, nun sagen Sie bloß, Frau Wolfen, was mir passiert ist. Hä? Ja, was sagen Sie denn nun dazu? Ach nee, wissen Sie, nee. Da sag ich schon ja nicht mehr. Da haben wir nun diesen Herrn von Wehrhahn. Ja, die ehrlichen Bürger kugelieren, Schikanen und Quälereien ausdenken. Jawohl, das kann er. In was steckt denn der Mann seine Nase nicht überall drin? Bloß was er haben soll, da hat er sie nicht. Richtig. Und jetzt gehe ich hin und mache die Anzeige. Ich lasse nicht locker, die Sache muss rauskommen. Das lassen Sie ja nicht sitzen, Herr Krieger. Wobei, ich soll alles auf den Kopf stellen. Ja. Meinen Pelz werde ich schon wieder kriegen, Frau Wolf. Hier muss doch mal richtig gereinigt werden, dass mal Ruhe wird in dem Nest. Die stehlen einen ja sonst das Dach über den Kopf. Na nun denken Sie sich, um Gottes Willen, Frau Wolfen, in 14 Tagen zwei solche Diebstähle. 2 Meter Knüppel. Gerade solche, wie Sie sie dazu liegen haben. So gutes, so teures Holz, Frau Wolf. Nee, wissen Sie, ärgern kennt man sich, dass man grün wird. Was hier für eine Bande sitzt. Voll Deibel, nee. Lasst mich zufrieden. Und wenn's mich 1000 Daler kostet, ich werde den Dieben schon auf die Spur kommen. Die Leute entgehen im Zuchthause nicht. Das wäre auch ein Segen. Wahrhaftigen Jott. Wo bleibt er denn heute wieder so lange, der Herr Amtsvorsteher? Geduld, Geduld! Na, wenn er heute wieder so spät kommt, hat er doch wieder keine Zeit für uns. Ich hab mit euren Lappalien da. Wir haben ganz andere Dinge zu tun. Sie spucken ja ganz schöne Töne, Glasen ab. Was werden Sie auch für schöne Dinge zu tun haben? Das ist doch kein Ton! Das passt sich ja nicht. Ach, haben Sie noch ein bisschen mehr, ja? Das Mädel hat Krieger hergeschickt. Ja, mal wieder die Pelzgeschichte, was? Auch noch. Da hat der alte Kerl mal was. Da kann er sich mal ein bisschen ins Zeug legen, der olle, obeinige Scherulant. Ihr mault bloß immer Glasen ab. Seht lieber zu, dass er was rauskriegt. Sie sollen mal rüberkommen, Glasen ab. Der Vorsteher will was von Sie wissen. Ach, muss ich schon wieder mal meine Arbeit unterbrechen. Guten Morgen, Mitteldorf. Guten Morgen. Wo bleibt denn der Vorsteher so lange? Schreibt ganze Bogen voll, Mutter Wolfen. Wichtige Sachen, et kann ich Ihnen sagen. Et liegt wat in der Luft. Wat? Det weiß ich auch nicht. Aber das, was liegt, das weiß ich so sicher. Wenn sie Acht geben, können sie das auch erleben. Et kracht. Und wenn et kracht, Mutter Wolfen, dann hat et gekracht. Ja, ich verstehe nicht von. Das ist alles die Neuheit. Die Neuheit ist alles. Und von der Neuheit verstehe ich nicht. Es muss was geschehen. Das geht nicht so weiter. Der ganze Ort muss gesäubert werden. Ich finde man da nun nicht mehr so drin. Was der Vorsteher war, der gestorben ist, das war gegen den man bloß ein Eckensteher. Ja, ich könnte Ihnen ja noch viele erzählen, aber ich hab man keine Zeit. Der Baron vermisst mir. Et kracht, Mutter Wolfen. Et können Sie mal geloben. Na, wenn man bei dem nicht geschnappt hat. Was soll ich denn sagen? Ich halt vergessen. Was hast du denn zu Herrn Krieger gesagt? Na, dass ich das Paket hier gefunden habe. Ja, sonst brauchst du doch hier auch nichts weiter zu sagen. Bloß, dass du forsch bist und resolut. Da bist doch sonst nicht auf Maul gefallen. Grünschirten, moin. Um Gottes Willen, Wolko. Ja. Ihr seid wohl ja nicht recht gescheit. Was wollt ihr denn hier? Na, meine Frau hat was kleines gekriegt. Was hat sie gekriegt? Kleines Mädchen. Da muss ich all kommen aufs Standesamt. Ich denke, ihr seid schon längst im Kanal. Ich hätte all auch nichts dagegen wollen. Und bloß an mir lege wäre ich doch. Ich habe ja auch gleich losgemacht. Und wie ich komme bis bei den Schleusen, da geht es nicht weiter. Na, ich gelauert, dass der Spree sollte loslassen. 2 Tage und Nächte habe ich gelegen, bis das nur mit meiner Frau auch noch dazu kam. Elf Kind jammern, da muss ich retour. Da seid ihr mit dem Kahn wieder an der Brücke? Na immer, wo soll ich denn hinten all? Ach, nun lasst mich zufrieden. Ja, also man bloß nicht gerochen haben. Adelheid, je, hol mal für 10 Pfennig Zwirn beim Kofenmann. Das hol ich, wenn ich nach Hause gehe. Du gehst und maulst nicht. Oh, ich bin noch gekleidet, Mädchen mehr. Habt ihr da an die Schleuse gelegen? 2 Jahre da, was ich Ihnen sage. Och, lasst euch welche lasen, ihr seid ein Kerl. Ein Pelz zieht an am helllichten Tag. Was? Ich? Angezogen? Ja, angezogen an hellen Tage. Der ganze Dorf ist gleich zu wissen kriegt, was ihr für einen schönen Pelz habt. Das war ja all mittendrin in der Heide. Eine Viertelstunde von unserem Hause wartet. Mein Mädel hat euch doch sitzen gesehen. Die musste Herrn Dr. Fleischer rudern und er hat auch gleich Verdacht gehabt. Ja, da weiß ich nicht von, das geht mir auch nicht an, nicht wahr? Also. Seien Sie bloß auf dem Posten, Wolko. Was haben Sie denn? Eine kleine Geburt. Was ist denn, Mädchen? Was? Kommst du mir? Komm mal rein hier, komm. Viel Zeit habe ich ja heute nicht. Ach so, du bist doch die kleine Wolf. Na, setz dich mal hin. Was hast du denn da? Ich hab das Paket. Na, warte erst mal. Was haben Sie denn? Wolko ist mein Name. Eine Geburt möchte ich anmelden. Also standesamtlich, die Bücher gelesen hat. Ja, das heißt, ich will erstmal das andere erledigen. Was gibt's denn da mit Ihrer Tochter, Frau Wolf? Hat Krüger Sie mal wieder ihr Ohr feucht? Nee, so weit hat er es ja nur doch nicht getrieben. Na, was ist denn los? Na, mit dem Paket. Es betrifft den gestohlenen Pelz, Herr Vorsteher. Ach so. Na, das Pelz, das ist mir heute nicht möglich. Man kann alles auf einmal tun. Kann sie ja morgen mal wieder melden. Die hat schon ein paar Mal wollen mit Ihnen reden. Na, versuch es morgen zum 3. Mal. Na, aber Herr Krieger, der lässt doch ja nicht locker. Was hat denn Herr Krieger damit zu tun? Das Mädel war doch bei ihm mit dem Paket. Was ist denn das für ein Lappen? Zeig es mal her. Der hängt mit der Pelzgeschichte zusammen. Das heißt, Herr Krieger ist der Meinung. Was ist denn drin in dem Lappen, was? Eine Jirine Weste ist drin. Von Herrn Krieger. Das hast du gefunden? Ich habe es gefunden, Herr Amtsvorsteher. Wo hast du es gefunden? Das war ein Weg mit Mama zur Bahn ging. Da ging ich so und da... Na ja, lass mal gut sein. Also, das deponieren Sie doch mal zunächst, Frau Wolf. Wir werden morgen darauf zurückkommen. Na ja, mir wird das schon recht, aber... Und wem denn nicht? Na, Herr Krieger ist doch so eifrig hinterher. Herr Krieger, der ist mir ganz gleichgültig, der Krieger. Der Mann belästigt mich geradezu. Kann doch sowas nicht übers Knie brechen. Hat ja Belohnung ausgesetzt. Ist ja am Amtsblatt bekannt gegeben. Der Mann geschieht immer noch nicht genug. Was soll das heißen? Geschieht nicht genug. Wir haben den Tatbestand aufgenommen. Seine Fraschfrau ist ihm verdächtig gewesen. Wir haben Haussuchung vorgenommen. Was will er denn noch? Man soll auch still sein. Und wie gesagt, morgen stehe ich zu Diensten. Ja, uns ist das egal. Wir kommen auch wieder. Ja, morgen früh. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Bin noch neugierig, was da rauskommt. In der Sache Fleischer. Jawohl, Herr Vorsteher. Herr Motes will nun auch Zeugen stellen. Er meint die Dreiern, die Kuchenhexe. Die haben gerade dabei gestanden, als Fleischer sich despektierlich aussprach. Herr Vorsteher, das ist ja... Wie alt ist denn die Dreier, sagen wir? So gegen 70 Jahre, Herr Vorsteher. Ein bisschen verschupft, was? Na, wie man's nimmt. Sie hat die Gedanken noch richtig beisammen. Kann ihn sein lassen, ab. Es wäre mir eine direkte Genugtuung, ja mal recht gründlich dazwischen zu fahren. Ja, Herr Vorsteher. Was die Leute merken, mit wem sie es zu tun haben. Bei Kaisers Geburtstag. Wer war nicht dabei? Natürlich der Fleischer. Ach, das ist ja... Ey, Mann, traue ich das Schlimmste zu. Wenn der noch so schafsdumme Gesichter macht. Man kennt sie ja, diese Wölfe im Schafspelz. Können keiner Flieh im Beinchen ausreißen, aber wenn's drauf ankommt, sprengen die Hunde jetzt die große Ortschaften in die Luft. Der Boden soll jedoch hier etwas heiß werden. Ja, Samarina. Na also, wie steht's? Frau Dreier wird gegen 11 Uhr hier sein. Tja. Die Sache wird einiges Aufsehen machen. Jawohl. Es wird ein großes Geschrei entstehen. Der Wehrhahn mischt sich in alles hinein. Na, Gott sei Dank, ich bin drauf gefasst. Stehe hier nicht zu meinem Vergnügen. Zum Spaß hat man mich nicht hierher gesetzt. Da denken die Leute, so ein Amtsvorsteher, das war da nicht wie ein höherer Büttel. Mögen sie jemand anders hinsetzen. Die Herren freilich, die mich ernannt haben, die wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Die kennen den ganzen Ernst meiner Auffassung. Ich erfasse mein Amt als heiligen Beruf. Bericht für die Staatsanwaltschaft habe ich verfasst. Wenn ich ihn heute Mittag abschicke, kann übermorgen Verhaftsbefehl hier sein. Wie? Nun, wird man aber über mich herfallen. Hä? Sie wissen, mein Onkel ist Kammerherr. Ja. Er will mit ihm über Sie sprechen. Danke, Herr Gehns. Was putzt doch ein Wetter, da kommt der Fleischer. Was will denn der Mensch? Hat doch nicht etwa Lunte gerochen? Rein! Guten Morgen. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den neulichen Diebstahl bezieht. Sie sind der Dr. Josef Fleischer. Na, ganz recht. Josef Fleischer ist mein Name. Sie wollen mir eine Anzeige machen. Wenn Sie gestatten, so möchte ich das tun. Ich habe nämlich etwas beobachtet, was möglicherweise dazu führt, dem Pelzdiebe auf die Spur zu kommen. Oh, was haben Sie denn so Wichtiges beobachtet? Das heißt, wenn Sie von vornherein auf meine Mitteilung keinen Wert legen, dann würde ich vorziehen... Was würden Sie vorziehen? Ich würde vorziehen, darüber zu schweigen. Meine Zeit ist etwas in Anspruch genommen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen. Meine Zeit ist ebenfalls eingeteilt. Indessen hielt ich mich für verpflichtet. Sie hielten sich für verpflichtet. Gut. Und sagen Sie also, was Sie wissen. Ja... Ich bin also gestern Kahn gefahren. Nicht möglich. Ich hatte den Kahn von der Wolfen genommen und ihre Tochter saß vorn am Ruder. Aber gehört denn das unbedingt zur Sache? Ja, allerdings. Nach meiner Meinung. Schon gut, dass wir weiterkommen. Wir fuhren bis in die Nähe der Schleusen. Und da hatte ein Spreekahn angelegt. Und das Eis, wie wir sahen, das war dort aufgestaut. Wahrscheinlich war er dort festgefahren. So. Das interessiert uns nur weniger. Was ist denn der Kern von der ganzen Sache? Ich muss gestehen, dass diese Art, ich komme hierher durchaus freiwillig, einen freiwilligen Dienst der Behörde zu leisten. Die Sache. Was wollen Sie denn? Es liegt mir daran, dass die Sache entdeckt wird. Und im Interesse des alten Herrn Krügers werde ich... Es blendet mich. Schließ mal den Rollos. Jawohl, Herr Vorsteher. Auf dem Kahn befand sich ein alter Schiffer. Wahrscheinlich der Eigentümer des Schiffes. Ja, ist wahrscheinlich. Dieser Mann saß auf dem Deck in einem Pilze, den ich aus der Ferne für Biber hielt. Ich hätte vielleicht schon Marder gehalten. Ich fuhr heran, soweit es möglich war, und konnte so ziemlich gut beobachten. Es war ein dürftiger, schmuddeliger Schiffer, und der Pelz schien durchaus nicht für ihn gemacht. Es war auch ein nagelneues Stück. Oh, ich höre. Nun, und? Was weiter? Was weiter? Nichts. Also wollten wir doch eine Anzeige machen. Von etwas Wichtigem sprachen Sie doch. Ich habe gesagt, was ich wollte. Sie haben uns eine Geschichte erzählt von einem Schiffer, der Pelz trägt. Schiffer tragen mit Unterpelze. Das ist keine große Neuigkeit. Darüber denken Sie so oder so. Unter diesen Verhältnissen bin ich am Ende. Warte. Also ist ihm wohl sowas vorgekommen? Der Mann ist ja bodenlos dumm außerdem. Ich kann mir vorstellen. Ein Schiffer hat einen Pelz angehabt. Ist der Mann wohl plötzlich verrückt geworden? Besitze ja selbst einen Biberpelz. Bin doch deshalb noch lange kein Dieb. Schock wäre Not. Was ist das wieder? Da soll heute gar keine Ruhe werden. Bitte lauf. Da setzt niemand mehr herein. Herr Motes, tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie bitte rüber in meine Privatwohnung. Wir können dort ungestörter verhandeln. Ja, ja. Vom so und so vierten Male dieser Kühe. Das ist ja doch wie von Taranteln gestochen. Wenn der alte Esel fortfährt mich zu planen, fliegt er noch mal zur Tür raus. Herr Vorsteher ist nicht zu sprechen. Ich möchte etwas mehr Ruhe. Immer vorwärts. Wie Sie sehen, habe ich hier noch zu verhandeln. Verhandeln Sie ruhig weiter. Also bitte wir ruhig können warten, dann werden Sie auch mit uns verhandeln. Ja. Bitte ruhig mal Privatwohnung, Herr Motes. Ja. Und wenn Sie Frau Dreyer etwas sehen, ich möchte Sie auch lieber drüben verhören. Jawohl. Denn ja selbst, hier ist es unmöglich. Der Herr Dr. Fleischer weiß auch etwas von der Frau Dreyer. Jawohl. Er kann sogar etwas Schriftliches geben. Jawohl. Ja, Samarina, empfehle mich bestens. Der Mann hat es nötig, sich zu empfehlen. Bitte enthalten Sie sich Ihrer Bemerkung. Er sage noch mal, der Mann ist ein Schwindler. Was hätten Sie also für ein Anliegen? Kein Anliegen, gar kein Anliegen habe ich. Ich komme mein gutes Recht zu beanspruchen. Was wäre das für ein gutes Recht? Mein gutes Recht, Herr Amtsvorsteher. Das Recht, das ich habe als ein Bestohlener, dass die Ortsbehörde mir Beistand leistet, mein gestohlenes Gut zurückzuerhalten. Ist Ihnen der Beistand verweigert worden? Nein, gar nicht. Das kann ja auch gar nicht sein. Aber dennoch sehe ich, dass nichts geschieht. Die ganze Sache nimmt keinen Fortgang. Ach, Sie glauben, das geht zum Handumdrehen. Ich glaube gar nichts. Herr Amtsvorsteher, ich habe vielmehr bestimmte Beweise. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Ich könnte Sie ja jetzt unterbrechen. Etwas weiteres derart anzuhören, lehe Jans, außer meiner Amtspflicht. Einfach reden Sie aber nur weiter. Sie könnten mich ja nicht unterbrechen. Als preußischer Staatsbürger habe ich Rechte. Und wenn Sie mich hier unterbrechen, dann gibt es andere Orte zum Reden. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Und bitte, wollen Sie das begründen? Hier, Frau Wolf, die ist zu Ihnen gekommen. Ihre Tochter hat einen Fund gemacht. Ja. Sie hat den Weg nicht gescheut. Herr Vorsteher, obgleich sie doch eine arme Frau ist. Sie haben sie einmal abgewiesen und heute ist sie wiedergekommen. Ja, der Herr Vorsteher hatte doch keine Zeit. Ja, bitte weiter. Ich bin auch durchaus noch lange nicht fertig. Was haben Sie zu der Frau gesagt? Sie haben der Frau ganz einfach gesagt, Sie hätten jetzt keine Zeit für die Sache. Sie haben ja nicht einmal die Tochter verhört. Sie wissen auch nicht den geringsten Umstand. Von dem ganzen Vorfall wissen Sie gar nichts. Jetzt möchte ich Sie bitten, sich etwas zu mäßigen. Ich bin gemäßigt. Ich bin sehr gemäßigt. Ich bin ein viel zu gemäßigter Mensch. Herr Amtsvorsteher. Was sollte ich sonst zu so etwas auch sagen? Was ist denn das für eine Art von Untersuchung? Hier, dieser Herr hier. Hier, Herr Dr. Fleischer ist bei Ihnen gewesen mit einer Beobachtung, die er gemacht hat. Ein Schiffer trägt einen Biberpelz. Warten Sie mal. Sie sind doch Schiffer. Ja, seit 30 Jahren habe ich geschiffert. Sind wir schreckhaft. Zucken ja so. Nee, ich hätte mir richtig ein bisschen verschrocken. Nein. Tragen nun die Spreeschiffer öfter Pelze? Manch einer hat seinen Pelz immer zu, ja. Der Herr dort hat einen Schiffer gesehen, der hat den Pelz auf dem Deck gestanden. Jo, da ist nichts verdächtig bei, Herr Vorsteher. Da sind viele, die schöne Pelze haben. Ich hab dieses Jahr selber auch einen. Da sehen Sie, der Mann hat selbst einen Pelz. Aber schließlich doch keinen Biberpelz. Das haben Sie ja nicht genau gesehen. Was? Hat der Mann einen Biberpelz? Ja, da gibt es viele, kann ich Ihnen sagen. Die haben die schönsten Biberpelze. Warum auch nicht? Sie hält lang ja allzu. So. Ja. Bitte, Herr Krüger, fahren Sie fort. Ja. Das war so ein kleiner Abstecher. Ich wollte Ihnen noch mal vor Augen führen, was es auf sich hat mit dieser Beobachtung. Sie sehen, der Mann hat selbst einen Pelz. Ja, ja. Wird uns doch deshalb im Traum nicht einfallen zu sagen, er hätte den Pelz gestohlen. Das wäre ja eine Absurdität. Ja. Was? Ich verstehe hier kein Wort davon. Da muss ich noch etwas lauter reden. Und da ich mal gerade im Reden bin, da möchte ich Ihnen auch gleich mal was sagen. Nicht in meiner Eigenschaft als Beamter, sondern einfach als Mensch wie Sie, Herr Krüger. Ein immerhin ehrenwerter Bürger. Er sollte mit seinem Vertrauen mehr haushalten. Sich nicht auf das Zeugnis von Leuten berufen. Mein Umgang? Jawohl, Ihr Umgang. Da geben Sie lieber auf sich selber Acht. Solche Leute wie Motes, mit denen Sie umgehen, die sind bei mir aus dem Hause geflogen. Dem Mann, der in Ihrer Privatwohnung wartet, den habe ich bei mir die Türe gewiesen. Er hat mich um meine Miete beschwindelt. Da gibt es nicht viele hier im Ort, die der nicht von hinten und vorne beschwindelt hat. Um Beems, um Merker, um Thaler, um Jolstücke. Der Mann hat das richtige Steuersystem. Der Mann ist noch reif für den Staatsanwalt. Ich bitte gefälligst, das hier durchzulesen. Hier, dieses Blatt. Das hat Frau Dreyer selbst unterschrieben. Er hat sie zu Meineid verleiten wollen. Sie hat sollen Aussagen gegen mich. Jawohl. Und der Herr Dr. Fleischer ist ein unbescholtener Mann. Und den will dieser Schuft ins Elend bringen. Ich bin am Ende mit meiner... Man kann ja sein eigenes Wort nicht verstehen. Herr Vorsteher, soll ich vielleicht den Gendarm holen? Ich bringe schnell mal rüber. Bitte. Auch meine Sache. Und wenn ich dann... Ruhe! Entfernen Sie mal den Wisch da gefälligst. Der Wisch da kommt vor den Staatsanwalt. Was mögen Sie halten, wie Sie wollen. Damit diese Sache nun aus der Welt kommt, wo haben Sie also das Ding gefunden, Frau Wolf? Ich hab's ja nicht gefunden, Herr Vorsteher. Na, wer denn sonst? Meine jüngste Tochter. Wo haben Sie die nicht mitgebracht? Die war doch hier, Herr Amtsvorsteher. Aber ich kann sie ja schnell mal wieder rüberholen. Aber das verzögert doch bloß die Sache bedeutend. Hat Ihnen das Mädel denn nichts erzählt? Sie sagten doch, Frau Wolf, auf dem Wege zum Bahnhof. Ja. Der Dieb ist also wohl nach Berlin. Da werden wir schlechtes Suchen haben. Nee, das glaube ich gar nicht, Herr Amtsvorsteher. Herr Fleischer hat eine ganz richtige Ansicht. Die ganze Sache mit dem Paket ist angelegt, um uns irre zu führen. Ja, das kann ganz gut möglich sein. Na, Wolfen. Und doch sonst nicht so dumm. Was hier gestohlen wird, geht nach Berlin. Der Pelz war längst in Berlin verkauft, noch ehe wir hier wussten, dass er gestohlen war. Na, also, Herr Vorsteher, nee, ich kann mir nicht helfen, da bin ich doch nicht ganz Ihrer Meinung. Wenn der Dieb in Berlin ist, dann möchte ich wissen, was braucht er denn da, ein Paket zu verlieren? Aber man verliert doch sowas nicht immer absichtlich. Nun sehen Sie sich doch das Paket mal an. Da ist alles so schön zusammengepackt. Die Weste, der Schlüssel, das Stückel Papier. Ich glaube, der Dieb ist hier am Ort. Na, sehen Sie, Herr Krieger? Jawohl, das glaube ich ganz bestimmt. Ich neige nicht zu der Ansicht. Ich habe eine viel zu lange Erfahrung. Oh Gott, eine lange Erfahrung. Gewiss. Aufgrund dieser langen Erfahrung weiß ich, dass diese Möglichkeit kaum in Betracht kommt. Na. Man soll nicht verreden, Herr Vorsteher. Der Herr Dr. Fleischer hat aber doch einen Schiffer gesehen. Aber du kommst doch nicht schon wieder mit dieser Schiffergeschichte. Da müsst ihr alle Tage Haussuchung halten. Mit 20 Gendarmen, Polizisten. Da müsst ihr bei jedem Einzelnen Haus suchen. Da fangen Sie gleich bei mir an, Herr Vorsteher. Da ist ja sowas nicht lächerlich. Nein, meine Herren, so geht das nicht. So kommen wir nun und nimmer zu etwas. Sie müssen mir gänzlich freie Hand lassen. Ich habe schon meine Verdachte gefasst und will einstweilen nur noch beobachten. Es gibt hier so einige dunkle Gestalten. Die habe ich schon lange aufs Korn genommen. Frühzeitig fahren sie rein nach Berlin mit einem schweren Hucken auf dem Rücken und abends kommen sie leer zurück. Die Gemüsefrauen gehen wohl so mit ihrem Gemüse auf dem Rücken. Nicht nur die Gemüsefrauen, Herr Krüger. Ihr Pelz ist wahrscheinlich auch so gereist. Das kann ja möglich sein. Unmöglich ist nichts auf der Welt. Also. Ich werde also mein Möglichstes tun. Und ich lasse mich eher Ruhe, Herr Vorsteher, als bis ich zu meinen Pelzen komme. Nun, was gemacht werden kann, wird gemacht. Die Wolfen kann ja mal so ein bisschen rumhören. Och nee, auf sowas verstehe ich mir so schlecht. Aber wenn sowas nicht rauskommt, wo bleibt denn da die Sicherheit? Sie haben ganz recht, Frau Wolfen, ganz recht. Ich bitte das Päckchen hier genau zu besichtigen. Es ist eine Handschrift auf dem Zettel, die zu einer Entdeckung führen kann. Und übermorgen früh, Herr Vorsteher, übermorgen früh werde ich wieder so frei sein, nachzufragen. Guten Morgen. Moin. Guten Morgen. Moin. Also, Sie wollten anmelden, Herr... Fulko, kleines Mädchen, Herr Amtsvorsteher. Mhm. Bei den beiden Kerls ist was los da oben. Bindelhoff. Jawohl. Gehen Sie mal rüber in meine Wohnung. Da sitzt der Schriftsteller Motes und wartet. Sagen Sie ihm, es täte mir leid. Hätte heute Morgen anderes zu tun. Da soll er nicht warten. Nicht warten, nein. Nein, nicht warten. Ist Ihnen der Schriftsteller Mothes bekannt? Ach, wissen Sie, bei sowas da schweige ich lieber. Da könnte ich Ihnen nicht viel Gutes erzählen. Von Fleisch hat er je umso mehr. Das ist auch wirklich kein übler Mann. Ah. Wollen wir ein bisschen vorsichtig sein, was? Ach, wissen Sie, dazu traurig ich nicht. Ich bin immer geradezu, Herr Vorsteher. Ja, wenn ich mit dem Maul nicht so vorne weg wäre, hätte ich jetzt schon viel weitergebracht. Ah, bei mir hat Ihnen das doch noch nicht geschadet. Nee, bei Ihnen nicht, Herr Vorsteher. Sie können ja auch ein offenes Wort vertragen. Vor Ihnen, da braucht man sich nicht zu verstecken. Kurz, Fleischer, das ist ein Ehrenmann. Das ist er auch. Ja, das ist er auch. Na, dann denken Sie mal an Ihr heutiges Wort. Und Sie an meint. Gut, wollen wir sehen. Das ist nämlich hier unsere fleißige Waschfrau, Herr Vulko. Ja. Die denkt, alle Menschen sind so wie Sie. Oh. So ist es aber leider nicht in der Welt, Frau Wolf. Sie sehen die Menschen von außen an. Unser Eins blickt nun schon etwas tiefer. Und so wahr es ist, wenn ich hier sage, die Wolfen ist eine ehrliche Haut, so sage ich Ihnen mit gleicher Bestimmtheit, Ihr Dr. Fleischer, von dem wir da sprechen, das ist ein lebensgefährlicher Kerl. Na, da weiß ich nun nicht. Der Biberpelz, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Gerhard Hauptmann. Die Rollen und ihre Sprecher: Frau Wolf, Bertha Drews. Julius Wolf, Erich Dunskus. Leontine, Heide Lorenz. Adelheid, Marianne Schubert. Krüger, Albert Florath. Dr. Fleischer, Hermann Pfeiffer. Von Wehrhahn, Hans Müller-Westernhagen. Mitteldorf, Franz Weber. Glasenapp, Engelbert Dameris. Mothes, Heinz Drache. Frau Mothes, Vera Kluth. Regie, Wilhelm Semmelroth. Produktion NWDR 1952.